Mon Mon und Hallo zum Vierecken 211er Sonderheft 2013/2014. Ohne DVD und ohne Vorwort von Harald Schmidt. Ich bin der Chris und bei mir natürlich wie immer der Podshow. Holliho! Was war das denn? Och, ich hab einfach mal ein anderes Geräusch machen wollen. Holliho? Mhm. Auch schön. Ne? Why not? Why not? Man muss auch mal einfach Mut haben und einfach mal in dem Moment einfach mal rausposaunen, was Sache ist. Was du fühlst und alles. Du bist ja auch nur ein Mensch dann im Endeffekt. Im Endeffekt ja, aber ich wage das noch zu bezweifeln. Ich habe ein privates Anliegen noch, Pocho. Und zwar muss ich wahrscheinlich bald ein bisschen kürzer treten mit dem Podcast, weil ich mache eine Umschulung. Ja, zu was? Verstehe ich jetzt, warum findest du das lustig? Ich find das, wenn du eine Umschulung machen würdest, würde ich sagen, Pocho, ich finde das klasse, dass du dich ein bisschen weiterbildest. Ja, okay. Chris? Ja? Ich finde das klasse, dass du dich weiterbildest. Erzähl doch mal, was machst du denn da so? Ich werde ab Ende des Jahres eine Umschulung machen von meinem Arbeitgeber Casio. Weil ich werde hier in Hannover, da wird es ab Anfang 2014 wird's einen Apple Store geben und den soll ich leiten. Und da werde ich erstmal alles rausschmeißen, was mir da auf den Sack geht. Jedes dumme Schwein. Ja, natürlich. Aber ich meine, das war ja klar. Das war ja klar. Du hast ja damals schon die Kontakte gepflegt. Du warst ja sozusagen mit Steve Wozniak schon so damals. Ja. Und damals der Apple II, das war ja eigentlich auch, der sollte ja erst Apple Chris heißen, ja, dann aber zu Apple II, weil das Problem war halt, dass nicht jeder wusste, wer du warst, weil du halt im Hintergrund die Strippen gezogen hast. Klar, nee, kann richtig, ich verstehen. Ja, es gab auch ein paar rechtliche Probleme mit dem Namen und alles. Und dann kam das dann dabei raus, dass es dann doch nur Apple II heißt. Aber na gut, Steve und wie heißt der? Wozniak, Steve? Auch Steve, ne? Der heißt auch Steve, ja. Mensch, das gibt's ja gar nicht. Conspiracy. Ist das schon mal jemandem aufgefallen, dass sie beide denselben Vornamen haben? Ich glaube nicht, ich weiß nicht. Du bist ja was Twitter-Lesen angeht, auch eher faul bestimmt. Ne? Du liest ja nicht so oft und wenn du da liest, holst ja alles nach. Da bist ja jemand. Mir ist eben aufgefallen, das habe ich auch verzwitschert, dass es haben ja Kate und William haben ja ihren Sohn gekriegt. Ja, ne? James Gandolfini oder wie er heißt. Genau, Gandolfini. Weißt du noch, wie das Ehepaar bei Alf mit Vornamen hieß? Nee. Ja, William und Kate. Das ist ja der Wahnsinn. Ne? Ist das der royale Baby deswegen ein, beziehungsweise eine Alf? Eine Alf, weißt du, wofür Alf steht? Alien Life Form. Völlig richtig, Pocho. Du bist ja wirklich ein unglaublich gebildeter Mensch. Wie ich. Ja, aber ich versuche dem noch nahe zu kommen. Ist natürlich Kräftemessen mit den Allergrößten, ne? God of War sozusagen. Boxing with God, wie CM Punk sagen würde. Ja. Du hast noch nie God of War gespielt. Nee, habe ich nicht. Willst du das noch nachholen mal? Nach unserem gestrigen Gespräch muss ich es ja geradezu. Mir bleibt ja gar nichts anderes übrig. Ich habe abgetrunken. Was gibt's gerade? Naturell. Naturell. Ich trinke mal vom ISO. Ja? Vom ISO Light aber. Weil wir müssen auch ein bisschen ein gutes Vorbild für die Hörer sein, weil trinkt viel, liebe Hörer, weil es ist dann doch schon warm. Und wenn er es schafft, in dieser Ausgabe 6 Liter zu trinken, dann macht ein Video davon und schickt es uns. Ja, absolut. Im Zeitraffer bitte, ich möchte nicht mehr als 30 Sekunden Videos. Ja, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass du nur so 30 Sekunden Videos so die ganze Zeit anguckst. Nee, gar nicht. Wie viele Videos guckst du am Tag bei YouTube? Oh, das ist schwer, ne? Wenn ich frei habe und am nächsten Tag auch noch frei habe, dann ist es übel. Also manchmal kann ich, wenn ich meinen Verlauf runterscrolle, dann, wenn ich was suche, dann fällt mir dann auf, dass ich doch so 100, 150 geguckt habe manchmal. Aber was guckst du da so für Genres? Ich komm da vom Hütchen aufs Stöckchen. Ach so, vom Hütchen aufs Stöckchen sogar? Ach so. Ja, weißt du, heute ist es mir aufgefallen, da habe ich mir irgendeinen Trailer angeguckt, dann kam ich dann davon irgendwie zu so einer Trollaktion im amerikanischen Fernsehen und dann kam ich irgendwie wieder auf Howard Stern, also es ist kreuz und quer. Übrigens, was viele überhaupt nicht wissen, ist, nach Howard Stern wurde ja das Sterling-Silber benannt. Aber um das wiederum zu erklären, das ist eine zu lange Geschichte, dann würde es wieder Probleme mit dem 4-12er-Intendanten geben, der sagt, oh, hier wieder überzogen. Dann könnte er ja gleich Wetten das machen. Ja, eben. Aber ja, ich meine, wer die Cindy und wer den Markus macht, ne? Ich glaube, Cindy ist erased. Ja, ich glaube auch. Terminated. Ja, weg vom Fenster. Schade, Mensch. War so sympathisch und ja, total. So lustig vor allen Dingen. Ist ja auch eine, das ist für mich noch klassische Samstagabendunterhaltung. Nicht. Ja. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube aber, der Contract wird gar nicht verlängert mit Herrn Lanz. Das einzig Gute an Wetten, das ist immer noch die Eurovisionshymne am Anfang. Oh, ist die schön, oder? Mhm. Da gibt es ja bestimmt auch eine Möglichkeit, dass man die mal vorweg spielt. Als Ode an die Freude sozusagen. Schön, ich mochte die immer sehr gerne. Mhm. Kindheitserinnerungen irgendwie auch. Absolut. Ne? Als man hat ja immer mit den Eltern immer sowas geguckt. Man hatte ja früher auch nichts, ne? Nee, man hat ja auch nichts. Man hat ja nur erste, zweite und wenn du Glück hattest, noch Südwestfunk bei mir. Bei dir war es wahrscheinlich NDR1. Und heute wärst du froh, wenn es nur so wäre. Ja, eben. Ne, bei dieser ganzen Scheiße, die da kommt, also. Tja. Ja, machst du nichts. Aus Verzweiflung habe ich heute Mittag schon das zweite freie Training geguckt, der Formel 1 in Budapest. Ja, weil du einfach Sport brauchst. Ne? Ich brauche es einfach. Du hast völlig recht. Du hast völlig recht, wo wir eigentlich wieder beim Thema wären. Unser heutiges Thema ist nämlich wir wollen der Liga im Prinzip unser TÜV-Siegel, unser TÜV-Zertifikat drauf geben. Wir wollen heute mal alle 18 Bundesliga-Clubs durchgehen und mal gucken, wie sie sich Stand 26.07. so verstärkt haben. Wir haben ja heute mitbekommen, dass zum Beispiel Leverkusen sich verstärkt hat, nicht verstärkte, sondern verlängert hat mit Hans-Joachim Kießling. Mhm. Und ja, das so welche Geschichten wollen wir eigentlich, soweit es geht, natürlich heute besprechen. Aber wenn ich jetzt natürlich schon sehe, Eintracht Braunschweig, denn wir gehen natürlich die Tabelle von hinten. Wir rollen das Feld von hinten natürlich auf. Wir wollen mal gucken, was gab es da für Zugänge, was gab es da für Abgänge. Man möchte jetzt auch fast meinen, wir haben uns auf diese Sendung nicht vorbereitet. Aber das sollte, glaube ich, auch dem Unterhaltungsfaktor dieser Sendung gar nicht jetzt großen Knöpfchen abreißen. Sondern wir werden einfach mal gucken, so hier zum Beispiel jetzt mal Beispiel. Bayern, weil da kennt man sich ein bisschen aus. Thiago Alcantara ist ein guter, ich glaube, der verstärkt die Mannschaft. Was könnte es noch für Abgänge geben? Jetzt zum Beispiel diese Weihrauch-Geschichte, die Pierre-Emil Heuberg-Geschichte, dass sie vielleicht verliehen werden. Und darüber wollen wir ein bisschen sprechen, wie der aktuelle Stand ist. Hat die Mannschaft sich verbessert? Hat sie sich sogar verschlechtert? Wie meiner Meinung nach Leverkusen, die sich dann doch ein bisschen verschlechtert haben. Beide, ein Schürrle, den kannst du mit einem Son nicht einfach ersetzen. Das glaube ich nicht. Und ich würde fast sagen, Pocho, wenn du noch was zu sagen hast, würde ich auch fast mit dem BTSV anfangen. Und heute diese Sendung ist wirklich völlig frei von irgendeinem Hate zu einem anderen Verein. Eintracht Braunschweig, ich als Hannoveraner muss ganz ehrlich sagen, ich wäre wirklich froh, wenn... So, wollen wir anfangen, Putsche, oder Bolze? Ich habe jetzt eigentlich darauf gewartet, wie du von da die Kurve kriegst, aber ja, ich wollte auch noch dazu sagen, was du gesagt hast, klar, man kann zu manchen Spielern was sagen, auch zu manchen, die vielleicht auch nicht jeder kennt, weil man irgendwie damit in Kontakt getreten ist, sei es durch irgendeine Zeitung, wo man was gelesen hat, oder einen Online-Artikel, oder ein Managerspiel, was man gespielt hat, ja. Aber wie du schon sagtest, wenn wir jetzt bei kleineren Vereinen anfangen und da über Spieler reden, die vielleicht nicht so unseren Wissensstand repräsentieren, beziehungsweise die uns eigentlich überhaupt kein Begriff sind, dann nimmt uns das nicht übel. Wir versuchen, die einfach mal zu nennen und wir müssen das ja auch alles ein bisschen in einem Rahmen halten, der nicht jetzt 14 Stunden lang wird, auch wenn das manche vielleicht gerne hätten. Völlig richtig. Man kann es uns, glaube ich, auch wirklich nicht übel nehmen, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Jan Hochscheid von Erzgebirge Aue, der zu Eintracht Braunschweig gewechselt ist, jetzt nicht unbedingt kennt. Natürlich alle Aue-Fans sagen, oh, das war doch der Heilsbringer von uns. Und das müssen wir ganz so sagen, wie es ist. Man kann sich da nebenbei nun wirklich nicht bei jedem Club auskennen. Da müsste man wirklich so eine Geschichte schon fulltime-technisch machen. Aber, Pocci, du bist ja Leiter eines Multimilliardenkonzerns und machst dieses kleine Podcast-Showchen ja nebenbei. Und dann sollte man uns, glaube ich, das nicht allzu übel nehmen, wenn wir denn vielleicht einen Omar Elia Badului von Manchester City war bereits ausgeliehen, in Klammern. Jetzt nicht in Klammern. Ja, oder nicht, Pacho? Ich finde, wir sollten aber auch so fair sein und heute nicht unbedingt gegen andere Clubs shooten. Und Ricky, ich weiß, du wirst diesen Podcast definitiv hören. Der Vollständigkeit halber, auch wenn du sagst, VfB Stuttgart ist jetzt keine Bundesliga-Mannschaft, aber wir haben auch Hörer aus Stuttgart. Wir sprechen noch ein bisschen über Stuttgart. Immer wollen wir nicht so sein, oder? Ja, und wer weiß, also ich meine, die Abneigung oder Zuneigung zu anderen Clubs kann sich ja auch noch ändern in der Zeit. Von daher warten wir es mal ab. Völlig richtig, Pacho, völlig richtig. Übrigens, ich habe mit Ricky darüber gesprochen, warum es so ein schlechtes Geschäftsjahr war in Stuttgart. Sie haben ja, glaube ich, 8,7 Millionen Miese. Mhm. Und das lag wohl daran, dass sie jetzt Haupteigentümer oder Mithaupteigentümer des Stadions sind. Und das wurde ja auch umgemodelt, renoviert und so. Mhm. Und das ging wohl richtig ins Geld. Aber er hat dann auch gesagt, ja, wenn man die ganze Zeit Spieler verkauft für 45 Millionen Euro und dann trotzdem noch Miese macht, das versteht man da nicht ganz. Aber ich glaube, dann kommen wir da zu dem Thema dann auch bei Stuttgart nochmal zu sprechen. Aber wir fangen an mit dem zweiten Aufsteiger. Oder beziehungsweise mit dem ersten Aufsteiger in unserer Liste, aber mit der Mannschaft, die bei uns noch an Rang 18 gelistet wird. Und zwar ist es ist schon fast so eine Art Herzensverein von mir. Mhm. Eintracht Braunschweig, BTSV, der Braunschweiger Turn- und Sportverein, Potschow. Ich weiß nur, das habe ich so aus den Gazetten gelesen, weil ich habe ja diversen Katzen. Ja, die Braunschweiger Allgemeine Zeitung, die Braunschweiger Bild, das Braunschweiger Abendblatt und die Braunschweiger Morgenpost habe ich ja abonniert. Mhm, klar, natürlich. Die kriegst du ja auch im Abo zusammen günstiger dann. Ne? Genau, die lese ich dann immer. Und da habe ich mitbekommen, dass dieser Jackson von Norwich City wirklich der Mann überhaupt sein soll. Die ganze Stadt ist völlig gehypt von dem Typen und es soll so eine Art Heilsbringer sein. Ich meine, es ist ein Offensivspieler und ja, wenn du jetzt mal so schon mal nebenbei die Liste durchgehst, wer denn dazugekommen ist, da muss man auch ganz ehrlich sagen, bei Braunschweig natürlich klammes Portemonnaie. Da kann man jetzt auch nicht davon erwarten, dass da Granaten wie, jetzt kommt gerade, ja, hallo, bedanke mich. Ja? Hast du einen Snack bekommen? Nee. Okay. Ein Klaps auf den Hinterkopf. Genau. Okay. Nein, natürlich sind in Braunschweig nicht unglaublich viele namenhafte Zugänge, wie jetzt vielleicht bei anderen Vereinen gegeben. Aber meiner Meinung nach, wenn ich die Liste jetzt weiter durchgehe, wo ich jetzt einfach mal mit den Zugängen anfange, weil ich auch bei den Abgängen, auch bei den Aufsteigern halt nicht so viel dazu sagen kann, weil es halt schwierig ist, weil man nicht so viel zweite Liga geguckt hat, jedenfalls ich nicht. Klar schaltet man immer mal rein, aber es ist nicht so, dass man sich die Leute unbedingt ganz genau merkt. Mich würde erstmal interessieren, wird dieser Mann Simon Jackson dann auch ausgesprochen, weil der ja hier so komisch geschrieben ist mit E mittendrin, ja, was ich sehr seltsam finde. Entweder hat sich da der Mensch verschrieben, ich würde ihn jetzt einfach mal Simon Jackson. Mhm. Oder? Nee, aber es sind natürlich Namen dabei, die man dann doch kennt. Also natürlich ist ein Marco Caligiuri vom ersten FSV Mainz 05 kein schlechter. Also man darf das nicht. Jetzt der Bruder von dem Caligiuri. Genau, der in Freiburg spielt. Freiburg nach Wolfsburg gewechselt ist? Genau. Richtig. Ach, schau an, guck mal. Mhm. Und natürlich auch ein Thorsten Öhr, kennt man vom Namen her, vom FC Augsburg. Ja. Also, es ist nicht so, dass man, außerdem ist noch jemand namens Timo Pertl vom MSV Duisburg dazugekommen, der mir jetzt so überhaupt nicht viel sagt. Dann haben sie noch jemanden von Kickers Offenbach zurückbekommen, der anscheinend ausgeliehen war mit dem unglaublich geilen Namen Jan Waschhausen. Also ich muss ganz ehrlich, ja. Also, oder Waschhausen heißt es, glaube ich, ne? Nicht Waschhausen. Ich habe jetzt das SH wie ein S, ach, egal. Auf jeden Fall, aber wie gesagt, Marco Caligiuri, Thorsten Öhr, auf jeden Fall Spieler, die den Verein sicher verstärken, weil sie eben aus der zweiten Liga kommen, 27 Jahre nicht mehr Bundesliga gespielt haben. Und das wird auf jeden Fall spannend, das zu beobachten, wie es da weitergeht beim BTSV. Beim BTSV, völlig richtig gesagt. Ja. Thorsten Öhr, ja, letztes Jahr noch bei Augsburg gespielt und da auch, meine ich, relativ häufig gespielt, bilde ich mir zumindest ein, und das ist ja auch ein absolut gestandener Bundesligaspieler, also der wird da schon, ich denke mal, auch in der Hierarchie dann beim BTSV relativ weit oben angesiedelt sein. Er wird sicher eine wichtige Rolle spielen in der Mannschaft, ganz genau. Haben wir irgendwelche nennwerte Abgänge? Chendong Sang zum Beispiel ist zu CD Mafra Portugal gegangen. Ja, du darfst nicht Raphael Korte vergessen, der nach Saarbrücken ausgeliehen wurde. Nee, sagt mir kein Name, was... Raphael Korte kenne ich tatsächlich. Ja, ich kenne ihn auch vom Namen her, um ehrlich zu sein. Aber Chengdu Chang, der wieder zurück zu seinem portugiesischen Heimatverein CD Mafra geht, sagt mir jetzt nicht so wirklich viel, um ehrlich zu sein. Chengdong Chang. Ja, wird natürlich schon ein spektakulärer Spieler gewesen sein. War ja nur ausgeliehen, wie man jetzt hier liest. Aber um mal zum Ende zu kommen hier beim BTSV, es wird sehr schwer. Es wird sehr schwer. Na klar. Hat man ja auch bei Augsburg gedacht, ne? Au, wird das schwer, haben wir gedacht. Mhm. Au, wow, wow, wow. Und dann ging es ja gut. Dann ging es richtig durch die Decke fast schon, ne? Lieberknecht, ne, wer ist der Trainer? Wo, bei Augsburg? Braunschweig. Wer ist Thorsten Lieberknecht, ist der das, ja? Ja. Patscho, also das sind natürlich jetzt hier Bildungslücken, die sich hier auftun. Ja, hör mal, ich wohne nicht in dem Ort oder nebenan. Ihr kennt euch doch da alle. Wir kennen uns alle. Ja. Ich werde das jetzt einfach mal nachschlagen. Bei uns geht übrigens gerade die Welt unter. Mhm. Regen? Regen, Popegen, wie Helge Schön. Schneider sagen würde. Ja. So, und ich habe es dann jetzt auch schon herausgefunden. Lieberknecht ist natürlich der Trainer. Mhm. Siehst du? Ja, habe ich doch gesagt. Du hast es gesagt? Du bist ja wirklich das Wahnsinn. Also, du bist ja wirklich insane. Insane in the membrane. Ja, aber sonst gibt es nicht viel zu sagen, glaube ich. Ich sehe, siehst du so richtig, wer da... Ja, Lieberknecht, nee, doch, völlig richtig. Mhm. Nee, ich bin wirklich gespannt. Ich freue mich natürlich auf den 12. Spieltag, weil da wird es sportlich. Da wird es wirklich sportlich. Sportlich fair auch besonders wahrscheinlich. Ja. Im weitesten Sinne. Im weitesten Sinne wird das ein schöner Kick. Mhm. Ein Tippkick. So. Und der Meister der zweiten Liga, Hertha BSC Berlin, endlich. Die Hauptstadt ist wieder in der Bundesliga. Wir haben treue Hertha BSC-Fans bei uns, das weiß ich. Also bei den Zuhörern. Ich sag's direkt von Anfang an, wenn wir jetzt wieder über Hertha BSC reden. Ich mag den Verein und so weiter, aber wie heißt der Manager noch? Preetz? Ja. Den mag ich nicht. Ja, das kann ich auch fast verstehen, ja. Also sonst, Lu, Kai und so habe ich ja mit Gladbach, alles super, Hauptstadtclub kann ja sein, aber ja. Preetz geht für mich gar nicht. Preetz ist so eine schwierige Figur, ne? Ich mag den jetzt auch nicht so, eine ähnliche Gestalt wie Daffy Duck, wie Michael Zorc sind zwei Typen, die mag ich persönlich nicht so gerne. Da mag ich dann schon den Präsidenten von Hannover 96, Martin Kind, sehr gerne, weil der einfach sagt immer, was Sache ist. Er sieht jetzt zwar ein bisschen merkwürdig aus, aber der sagt... Ja, das ist ja bei euch so einfach. Die Leute sehen halt merkwürdig aus. Ne? Ja, das ist völlig richtig. Danke, Pocho. Mhm. Und ja, das ist zum Beispiel ein anderer Typus und das gefällt mir eigentlich sonst lieber. Aber kommen wir doch mal zu den Zugängen. Da fängt es jetzt nämlich an, wo man sagt, ach Mensch, Chapeau. Mhm. Ja, Alexander Baumjohann, es ist ja schon im Prinzip ein bundesligistischer Globetrotter, ne? Ich weiß nicht, habe ich das schon mal on-air gesagt? Ich habe solche Leute früher immer gerne in Manager-Spielen, wenn man so Manager-Spiele wie Anstoß 3 noch gespielt hat, das ist für mich der letzte gute Manager überhaupt gewesen ist, dann habe ich solche Spieler immer gerne als Fußballnutten bezeichnet. Mhm. Die dann eigentlich von Verein zu Verein ging. Und Alexander Baumjohann ist ja trotz seiner jungen Jahre, denn so alt ist er ja noch gar nicht, eigentlich schon gefühlt mindestens 20 Vereinen gewesen. Ne? Ja, das stimmt. Auch schon nicht bei euch noch nicht, ne? Natürlich. Doch. Na klar hat er ein Gladbach-Spiel. Ja. Gegen Bremen, ein fantastisches Tor gemacht. Jetzt wirklich? Ja, klar, jetzt wirklich. Okay, na siehste. Dann 60-Meter-Sprint, das war, glaube ich, damals Tor des Monats. Ah. Oh. Mhm. Kannst du dich noch an diesen Solo-Lauf von Jan Schlaudorff erinnern, damals noch im Aachener Trikot, als er da durch die Abwehr getänzelt ist, 4, 5 Mann, 6 Mann ausgetänzelt hat und den dann noch ins Eck geschnibbelt? So, vielleicht? Das war so, da hat man gedacht, oh, der Schlaudorff, das ist eine Granate. Ja, und dann ist er nach Bayern gegangen. Dann sind auch Parallelen. Er hat ja auch bei Bayern gespielt, so ist es ja nicht mit Baumjohann. Also von daher, ja. Darf das nicht vergessen. Es ist aber doch. Ich meine, klar, er ist immer irgendwo bei einem Verein gelandet, wo er dann auch wie letzte Saison bei Kaiserslautern und so, da hat er ja schon irgendwo Verantwortung übernommen und war auch ein wichtiger Spieler. Ja. Aber wenn es dann darum geht, wirklich den nächsten Schritt zu machen, weg vom Talent hin zum gestandenen Profi, den packt er nicht. Und ich habe auch ein bisschen, aber vielleicht habe ich auch ein bisschen die Vermutung, dass das bei Hertha BSC klappen könnte, weil er von seiner ganzen Art und Weise, wie er so auftritt, ein bisschen zum Verein passt, weil Hertha BSC ist für mich immer ein sehr extrovertierter Verein gewesen. Ein Verein, der auch manchmal ein bisschen gegen den Strom schwimmt, was ihn nicht unbedingt unsympathischer macht. Es gibt überall Chaotenfans, da muss man jetzt nicht Hertha oder irgendeinen anderen Verein mit nach oben setzen oder so, die gibt es überall, darum würde ich da auch keine Verbindung zu dem Verein ziehen, aber Alexander Baumjohann und Hertha BSC Berlin, dazu noch Jos Lohukay, der ihn auch noch aus, glaube ich, Gladbacher Zeiten kennen könnte, wenn ich jetzt nichts Falsches sage, tut mir leid, genau wie der nächste Zugang, über den wir gleich sprechen werden, das könnte funktionieren, glaube ich. Ich glaube, das kann funktionieren. Schön, also eine Verstärkung kann man schon sagen, oder? Ja, ja, ja. Johannes Vandenberg. Mhm. Aber ich muss noch mal kurz was sagen, und zwar dieser Ronny, ne? Ist ja auch ein Knuddeläffchen, ne? Sag ich jetzt mal. Ist das nicht der Bruder vom Raphael? Von der Frisur her ist das zumindest nah dran, ja. Ah, da müssen wir mal, wir haben da auf jeden Fall jemanden in der Timeline, der uns da sicher drauf anspricht dann. Ich weiß, dass wir da hätten. Nee, der Reini nicht. Der Reini ist ja Borussia-Fan, ganz genau. Wir haben auch... Ich habe aus sicherer Quelle erfahren, dass der Reini sich jetzt auch den Mini-Play wachsen lässt. Das darf nicht wahr sein. Hast du aus sicherer Quelle erfahren? Aus sicherer Quelle, ja. Hm? Und zwar kenne ich den Coiffeur von... vom Raphael, und der hat gesagt, der Reini Borussia, der war auch schon hier. Ah, na gut, jeder wie er will. Ich meine, warum nicht so Mini-Plea, warum nicht im Jahre 2013, da kann man alles tragen. Ja eben, du siehst auch mittlerweile aus wie Dante, das wissen auch die wenigsten. Ja, das stimmt, ja. Völlig richtig, ja. Johannes Vandenberg von der Fortuna gekommen. Mhm. Er hat auch bei euch gespielt? Hat auch in Gladbach gespielt, jawohl. Defensiver Spieler, also eher auf der, ich weiß jetzt nicht genau, ob auf der linken oder rechten Seite. Lass mich mal gerade das Spiel gucken. Von früher Erinnerungen rauskam, eine Kindheitserinnerung verdrängen. Ich glaube, auf der rechten Seite hat er gespielt. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher. Mhm. Meiner Meinung nach immer ein sehr großes Talent gewesen. Ich mochte Johannes Vandenberg immer sehr, auch im Trikot von Borussia. Mich hat der Transfer an sich überrascht, weil er bei Düsseldorf ja eigentlich auch immer gespielt hat. Aber vielleicht sucht er einfach die neue Herausforderung oder halt den Trainer Jos Luhukay. Absolut, absolut. Das ist ja auch ein Macher, ne? Er formt ja auch Weltstars, wie er es ja bei Gladbach am laufenden Band gemacht hat. Aber vielleicht natürlich auch von Johannes Vandenberg. Ich weiß gar nicht, warum du da so tief durchatmest. Mhm. Ist natürlich auch vom Absteiger, ne? Fortuna Düsseldorf, die ja sehr unglücklich aus der zweiten Liga abgestiegen sind. Also ganz unglücklich. Gegen Hannover 96 dann am letzten Spieltag verloren und ach, war das unglücklich. Mensch, das tut mir immer noch leid für die toten Hosen, die dummen Schweine. Ja, vielleicht jetzt natürlich mit Hertha BSC ein Erstliga-Club. Und da kann ich vielleicht schon mal ein kleines Statement setzen. Ich glaube nicht, dass Hertha BSC absteigen wird. Ich kann nicht sagen, warum. Ich kann das jetzt auch nicht an den Zugängen festmachen, hier mit Vandenberg und Langkamp und Baumjohann und Hajime Hosogai, was ich auch einen guten Transfer finde von Leverkusen, der ja auch relativ oft gespielt hat bei Leverkusen, auch immer einen guten Eindruck gemacht. Also es sind schon wirklich Verstärkungen. Aber ich glaube schon, dass das reicht. Es reicht für den Hauptstadtclub. Ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, die man so stehen lassen kann. Bei den Abgängen, ganz ehrlich, ist der Einzige, der mir wirklich vom Namen noch ein bisschen was sagt, Marvin Knoll, der zu Sandhausen wechselt. Mhm. Habe ich bestimmt mal ein Zweitligaspiel gesehen mit ihm. Ja. Die anderen Namen, Daniel Beichler, der nach Sturm Graz geht, und Marco Djurcin, der auch ebenfalls von Sturm Graz wieder irgendwie hin und her wechselt. Ist alles eine. Felix Bastians kennt man, glaube ich, auch noch vom Namen her, würde ich sagen. Der wird leihweise nach Bochum gehen und mit einem ganz tollen Namen zum FC Ingolstadt wechselt von der Hertha BSC oder von der Hertha Alfredo Morales. Toller Name. So könnte auch ein kolumbianischer Drogenking heißen. Absolut. Oder? Genau dasselbe hätte ich jetzt auch gerade gesagt. Ja. Völlig richtig. Wenn ihr mal einen Film mit so einem Drogenking sehen wollt, würde ich euch wirklich Missing Action 2. The Colombian Connection. Es kommt irgendwie sowas wie Blow oder so, so ein Instant Classic. Nee, nix. Du bringst hier gleich wieder. Ja. Die Schmankerl. Ja, du bringst natürlich gleich hier wieder so einen Schmankerl. Hertha BSC, was sagst du? Gute Chancen in der Liga zu bleiben, oder? Ja, ich denke auf jeden Fall bessere Chancen als Eintracht Braunschweig. Das stelle ich erstmal voraus. Mhm, okay. Sehe ich auch so. Aber ich möchte da nichts reininterpretieren. Ich würde es mir wünschen, wenn sie in der ersten Liga bleiben. Mhm. Jetzt, ja, ich weiß. Was denn? Du hast gesagt, du möchtest über alle Vereine reden. Also reden wir natürlich auch über einen Verein, der es im letzten Jahr geschafft hat. Ja, ein Glück. Gott sei Dank. Und zwar ist das der Verein. Ja, der Traditionsverein. Der alleine vom Wappen her schon Tradition ausspricht, vom Namen her Tradition ausspricht. Und vielleicht haben wir auch wirklich Leute da draußen, die Hoffenheim-Fans sind und die ganz, ganz böse beleidigen. Und eigentlich tut uns das auch gar nicht leid, aber wir müssen es ja sagen, wie es ist. Zugänge, wenn ich das direkt lese, 1899 Hoffenheim, wenn man das liest, wieder zurück aus Twente, der wohl beste Spieler aller Zeiten, auch bei Bayern gewesen, Edson Brafheit. Der ist, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, der Trainer Gistol. Ja, wie eine Pistole. Gistol. Der hat ja, der ist jetzt gerade im Trainingslager und hat halt seinen Kader mitgenommen, aber er hat noch eine zweite Trainingsmannschaft, die ist in Sinsheim geblieben. Das sind die Superstars. Das sind die Superstars, wie Tim Wiese und auch Edson. Ach, Edson auch. Und Edson Tobias auch. Weiß aber auch, ne? Tobias Weiß auch, ja. Tobias Weiß, bei dem würde ich mal sagen, komm Junge, komm nach Hannover. Ach. Ich finde den gar nicht schlecht. Aber in Hannover, ja, doch, so viel Herzblut dann direkt da. Oh. Ja, doch. Also ist mal eine Aussage. Ganz toll finde ich auch den Namen der Zugänge nochmal, um auf Hoffenheim zurückzukommen. Und zwar Knowledge Muscano. Muscona. Muscona. Von der vorher in Augsburg gespielt hat. Warum heißt der Knowledge mit Vornamen? Ja, weil er einfach super smart ist, ist ja ganz klar. Okay, Knowledge. Also der wird, also meine Fresse, da geht's ab. Ja, außerdem noch zur Aufnahme dazugekommen, kann ich nichts zu sagen. Kevin Akupuma. Also du hast ja halt wirklich, also dein kleines Latinum hast du ja heute zu Hause gelassen, oder? Akupuma. Vom Karlsruher SC. Und dann der nächste Name, den kann ich aussprechen. Tobias Strobel. Ja. Anthony Modest, den sie aus Bordeaux geholt haben, soll ja so eine Art Heilsbringer sein. Ach ja. Der war auch relativ teuer. Also es war schon im Millionenbereich und mit Tarik El-Younoussi aus Rosenborg, der ja eigentlich auch schon mal bei anderen Clubs, meine ich, relativ größeren Clubs gespielt hat. Die beiden Spieler, das sollen so im Prinzip die Initialzündungen. Königstransfers sozusagen. Die Königstransfers. Sie haben auch wieder, ich glaube 4 Millionen haben die beiden zusammen gekostet. Jeweils 4 Millionen kostet. Ich meine, Gistol hat 8 Millionen bisher ausgegeben und er hat sich damit schon relativ konsolidiert, weil im letzten Jahr waren es, glaube ich, 26 Millionen. Also die haben letztes Jahr noch diese alte Tour gefahren, haben relativ teure gestandene Spieler verpflichtet, aber jetzt soll Gistol wohl ja diesen Jugendwahn entfachen in Sinsheim und mit Modest und El-Younoussi haben sie 2 Spieler geholt, die dann wohl die Truppe anführen sollen. Natürlich auch mit Beck hinten in der Verteidigung, der ja auch ein gestandener Spieler ist. Das ist wirklich interessant, dieser Spagat aus Entmisten und Igor De Camargo sehe ich gerade. Ach ja, das haben wir auch berichtet, ja. Natürlich. Es wird ein schwieriger Spagat aus Entmisten von gestandenen Altstars und Integration von jungen, aufblühenden Spielern. Ich bin da wirklich sehr gespannt. Übrigens, dieser zweite Kader, der in Sinsheim zu Hause trainiert, der hat einen Marktwert von 20 Millionen Euro. Ja. Derdiok ist da auch bei. Jetzt fällt es mir ein. Ja, Derdiok natürlich. Derdiok auch. War ja auch mal in Frankfurt im Gespräch. Auch mal in Frankfurt. Aber da kommen wir ja gleich noch zu. Kommen wir gleich noch zu? Immer noch. Gehen wir zum nächsten Verein, oder? Gibt es irgendwelche großen Abgänge, außer die Ikone Igor De Camargo? Ja, natürlich Leute, die da gespielt haben, die wirklich einen Impact hatten in Hoffenheim. Chris zum Beispiel, den man noch aus Frankfurter Zeiten kennt, der hatte richtig Impact in Hoffenheim. Impact oder imposant. Takeshi Usami geht zu Gamga Osaka. Wo er herkam, wo er FC Bayern München genau. Ihn hergeholt hat. Ja? Ganz genau, ja. Ox wieder zurück nach Wolfsburg. Und ansonsten kann ich über die Jungs nicht so viel sagen. Also Stefan Schröck kennt man noch, glaube ich. Genau, ich sagen. Juzelu und Schröck sind beide im Paket nach Frankfurt gewechselt und wollen dafür Furore sorgen. Juzelu, meine ich mich noch zu erinnern, hat damals an die 7 oder 8 Millionen Euro gekostet. Ja. Haben ihn jetzt für 1 Million verkauft. Also, warte mal. Es war ein Minusgeschäft. Ja, aber knapp. Ja, deswegen habe ich auch nachgerechnet. Mhm. Du hast noch den TI-30 von Texas Instruments, ne? Ich habe ja noch meinen alten Casio aus der Hauptschulzeit. Ja, darum frage ich ja, weil ich ja weiß, dass du wahrscheinlich den staatlich subventionierten Rechner genommen hast. Und das war der TI-30. Die Casio waren ja immer nur diese Bourgeois-Kinder, die sowas Den hatten. Hatte ich, den Casio, aber. Mhm. Ja, merkst du was? Ich war aber nur auf einer IGS, einer integrierten Gesamtschule. Ja. Dort war Pack zusammengetrommelt aus allen ethnischen und Bildungsschichten und so. Ja, aber auch der Poccio war ja auf einer Gesamtschule mit einer gymnasialen Oberstufe, die dann zur Profiloberstufe wechselte. Aber wir schweifen ab. Ja, das ist natürlich richtig. Ich scrolle mal weiter. 1899 Hoffenheim. Was sagst du? Es wird schwierig für den Herrn Gistol, oder? Ich mag den Gistol ja sehr. Er lässt sich da nicht viel sagen. Ich habe ein paar Pressekonferenzen mit ihm oder von ihm gesehen und das hörte sich alles sehr an, als hätte seine Philosophie Hand und Fuß und ich bin da wirklich sehr gespannt. Ja, definitiv. Also, aber ich glaube, dass Hoffenheim, wenn sie ein Saisonziel ausgeben könnten, eigentlich nur Platz 15 als Saisonziel ausgeben können. Völlig richtig, völlig richtig. So, jetzt kommen wir zu einem Verein. Da wird es mir richtig warm ums Herz. Der FC Augsburg. Schön, schön. Es ist ein Verein, wo ich mir dachte, als sie aufgestiegen sind, Fahrstuhlmannschaft. Im besten Falle, vielleicht steigen sie auch nie wieder auf. Haben als auch nicht die großen finanziellen Möglichkeiten immer gehabt, aber sie haben die große Speerspitze. Markus Weinzierl, unfassbar sympathisch, unglaublich sympathisch, stand ja auch schon oft in der Kritik in den Medien, er hatte ja viele, viele Spiele hintereinander verloren und war lange, lange auf den Abstiegsplätzen. Aber nein, die Augsburger Offiziellen haben an ihm festgehalten. Das finde ich ja immer so klasse. Und sie wurden belohnt. Sie sind nicht abgestiegen und das freut mich wirklich stark. Poccio, lass uns mal gucken. Hat sich denn dieser wirklich unfassbar sympathische Club verstärken können? Was denn? Was machst du denn da? Was hast du denn? Ja, hast du dir gerade mal selbst zugehört? Nee, wieso? Du sollst dich hier wieder. Du übst doch schon deine Rede vor deinen Apple-Jüngern, wenn du da bald im Apple Store stehst und sagst, du nicht, du, wenn ich besoffen bin. Weißt du? Aber nein, also. Ich freue mich aber wirklich schon, wenn ich dann mit meinem iPhone dann ein Problem habe und dann sage, ja, der Patrick kommt gleich und hilft dir. Da wird man ja geduzt. Ja, ja. Dann sage ich jetzt, Alter, jetzt will hier gesiezt werden. Wir jetzt zusammen im Sandkasten gespielt, du dumme Sau. Mit deinem scheiß Appel da auf dem T-Shirt. Leck mich. Das heißt immer noch, sie, du dumme Sau. Sie, dumme Sau. Entschuldigung. Zugänge beim FC Augsburg. Raphael Holzhauser. Da blutet ja dem Tobi und dem Ricky noch das Herz. Da haben sie ja immer gesagt, wie kann man den nur gehen lassen, auch wenn er nur ausgeliehen ist. Der war immer so gut, wenn er reingekommen ist. Klasse Mann. Das regt die richtig auf. Ja, aber das zeigt natürlich auch, dass er wahrscheinlich nicht den Stellenwert bei den Offiziellen hatte, den er bei den Fans hatte. Und er ist ja auch wirklich nie zum Stammspieler oder Ähnlichem geworden. Ich bin ja auch stark enttäuscht von ihm. Es ist ja kein Deutscher. Ja, okay. Es heißt nicht Ösi, es heißt auch nicht Schluchtenscheiße. Es heißt Österreicher. Okay. Wir haben wunderschöne, auch optisch wunderschöne österreichische Hörer, das stimmt. Die ich mitbekommen habe. Das stimmt. Und da möchte ich bitte nicht, dass du da mit so einer suffisanten Art und Weise über dieses wunderschöne Land sprichst, weil ich fahre dort sehr gerne Ski. Ich habe mich ja dem Snowboard-Sport, wie ich dir vorhin erzählt habe, losgesagt, weil ich habe nie verstanden, wie diese Vollpfosten dann in der Schlange stehen beim Lift, auf dem Arsch sitzen oder sich da die Scheiße da vom Fuß pulen und dann mit einem Fuß da noch in der Bindung hocken und das Brett dahinter sich jetzt sind einfach Schwachköpfe. Snowboarder, das kann man glaube ich auch so in aller Öffentlichkeit sagen, Snowboarder sind einfach Hipster und zu gleichermaßen auch noch Schwachköpfe. Es tut mir leid, Poccio, dass ich dann doch jetzt ein bisschen off-topic was erzählen musste. Hey, du musst deine Rage natürlich auch rauslassen, weil sonst drehst du ja irgendwann völlig durch. Ich muss auch nochmal einen Schluck nehmen. Also, das geht nicht. Tut mir leid. Nee, ist ja auch ganz verständlich, natürlich. Absolut nachvollziehbar. Aber natürlich kommt man an so einem Tag, jetzt pass auf, das ist eine Überleitung. Wir reden über Snowboarden. Also, warum bei dieser Hitze über Snowboarden reden? Reden wir doch lieber über Marvin Hitz, denn der wechselt vom VfL Wolfsburg zum FC Augsburg. Und könnte da natürlich eine Rolle spielen jetzt, denn der gute Manninger ist ja verletzt, der stammt. Ja, richtig, richtig. Ja, da kann man natürlich direkt wieder schön reininterpretieren und genau das freut uns doch, wenn die Bundesliga wieder losgeht. Wer steht beim FC Augsburg im Tor? Marvin Hitz oder doch vielleicht noch jemand anders, man weiß es nicht genau. Aber natürlich der Königstransfer irgendwie, worüber ich mich sehr gewundert habe, ja. Halil Altintop, ja, nächste Saison Stürmer beim FC Augsburg. Ja, bin ich sehr gespannt. Interview, nachdem es bekannt wurde, dass Halil Altintop zum Traditionsklub Nummer 1 gewechselt ist, FC Augsburg. Es gab es gab einige Angebote aus der Bundesliga, aber die ersten Gespräche mit dem Präsidium des FC Augsburg haben mich komplett umgehauen. Ich wollte nur noch zu diesem Verein. Und da merkt man auch, der FC Augsburg hat eine unfassbare Strahlkraft. Ja, wahrscheinlich das. Aber ich meine, er wird da sicher bestimmt nicht so viel Geld verdienen, wie er bei anderen Vereinen hätte verdienen können. Aber er kann sich natürlich sicher sein, wenn er seine Leistung einigermaßen bringt, dass er da Stamm spielen wird. Und jetzt live, das öffnen der Fassbrause. Mensch, das ist ja wirklich so ein... Toll, ne? Boah, klasse. Also das ist ja... ein epischer Moment gewesen. Danke, dass wir dem beiwohnen durften. Ja, bitte. Klasse, wirklich. Ja, nee, Halil Altintop bin ich wirklich sehr gespannt. Würde mich freuen, wenn er die Mannschaft ein bisschen verstärken würde. Kann, denke ich mal, im Mittelfeld schon so ein bisschen die Fäden ziehen. Kam aus dem schönen Club oder von dem schönen Club Trabzonspor. Und es freut mich. Ich mag die Altintop-Brüder. Hakan, nee, wie hieß der andere? Murut? wie hieß denn der andere noch? Hamid! Mensch. Der war ja auch lange, Jahrhunderte gefühlt. Beim FC Bayern München hat auch immer unfassbar sympathische Interviews gegeben. Schön, das freut mich wirklich für Augsburg, dass sie dort einen gestandenen Bundesligaspieler bekommen konnten und zusammen mit Holzhauser einen Perspektivspieler jetzt, ich glaube, mal für ein Jahr ausgeliehen haben, der den Club weiterbringen wird. Und auch mit Marvin Hitz, ein Torwart, wie alt mag der sein, der Hitz? Das Mitte 20, würde ich mal sagen, so aus der Hüfte raus. Wie alt, Mitte 20? Ja, 24 würde ich sagen, 25. Ah, Hitz. Marvin. Ja, ist ein Jahr jünger als ich. Ja. 19 Jahre alt ist er. Doch, noch so. Ich dachte, der ist schon ein bisschen länger dabei. Gibt es großartig Abgänge? Milan Petrzella, Sebastian Langkamp, ja. Stefan Hein ist nach München gegangen. Yashil Co. Stimmt, der Co ist gegangen. Laie beendet aus Wolfsburg. Der geht, glaube ich, auch zurück nach Wolfsburg. Wenn Wolfsburg, ich meine, die haben ihn nicht verkauft weiter. Der Co, das war ja eigentlich auch der MVP, ne, der letzten Saison. Ja, definitiv. Augsburger Grund auf jeden Fall, ja. Dong Mong-ji zurück nach Sunderland, oder war es der? War es Ji oder Co? Beide waren, glaube ich, gut. Ich denke auch. Musuna beide. Hatten wir schon drüber gesprochen. Was? Musuna, da hatten wir schon drüber gesprochen. Musuna, ja. Simon Jentsch, Ziel unbekannt. Oh Gott, ja. Simon Jentsch. Würdest dich aber, glaube ich, auch freuen, wenn der FC Augsburg dann noch eine Saison im Oberhaus des deutschen Fußballs spielen würde, oder? Pacho, bist du noch da? Ja, ich bin wieder da, ja. Jetzt hatte gerade technische Probleme. Ach, technische Probleme. Hat der Blitz eingeschlagen im Kopf? So ungefähr, ja. Ich glaube, die Hitze macht meinem Rechner zu schaffen. Okay. Sollten wir uns beeilen, bevor dein PC explodiert? Nein, das geht schon noch. Gut, Pacho. Dann nochmal kurz zu Augsburg, denn ich finde, es wäre gefrevelt, wenn wir diesen Club einfach links liegen lassen würden. Was glaubst du? Schaffen sie den? Ich hoffe für den Club, dass sie nicht die gleiche Stresssaison machen müssen wie in den letzten zwei Jahren. Ich hoffe, dass sie vielleicht mal nicht unbedingt was mit dem Abstieg zu tun haben. Ich vermute aber, dass sie sich so in den Plätzen 13 bis 15 irgendwo festsetzen werden. Das werden so die Plätze sein, um die Augsburg, genau wie Hoffenheim und so weiter, mitspielt. Siehst du Augsburg vor Hoffenheim, oder? Ich sehe Augsburg doch vor Hoffenheim. Ah, schön, das freut mich. Das freut mich wirklich. Ich muss nochmal abtrinken jetzt. Ja, klar, gerade für den Weinziel, den ich unfassbar sympathisch finde. Bin ich sehr gespannt, wie sich das da entwickelt in Augsburg. Bitte nicht absteigen. Sehr sympathisch. Sehr familiär. Sehr sympathisch. Jetzt kommen wir zum ersten Club, wo es eigentlich nur bergauf gehen muss, denn alles andere wäre wirklich eine Katastrophe. Der SV Werder Bremen hatte zuletzt in den letzten 5 Testspielen 4 verloren. Jetzt krass, ne? Was war das? Leipzig oder sowas? Erfurt? Oder Erfurt sogar. Gegen Erfurt hat man da gerade so gewonnen. 6-0 gewonnen, glaube ich. Mhm. Ja, und der Nils Petersen hat, glaube ich, 3 Buden gemacht. Ich muss das ein bisschen revidieren. Ich habe jetzt die letzten 2 Tage morgens, wenn man noch nicht so redebedürftig ist, wenn man noch nicht so richtig mit Kunden telefonieren möchte und auch nicht mit seinem Kollegen zum Beispiel, dann höre ich ganz gerne, während ich so ein paar Zeichnungen mache, beziehungsweise so ein paar Berechnungen mache, dann höre ich ganz gerne jetzt, gebe ich ganz ehrlich zu, Sport 1 FM. Die App ist zwar zum Kotzen, ist wirklich zum Kotzen, aber der Morning Man oder halt vormittags da am Start ist, der ist wirklich klasse. Das ist ein wirklich guter Mann. Er hat mir wirklich gut gefallen. Die reden dann da immer über Testspiele etc., was halt so gerade anfällt, über die Frauen-EM und so. Ist natürlich jetzt nicht so interessant, aber sie haben auch manchmal ein paar schöne Anrufer dann aus den Regionen, wo sie gerade über die Clubs sprechen. Jetzt zum Beispiel Werder Bremen war heute wirklich überraschend gut. Ich habe so noch nicht reingehört, kann darüber nicht urteilen. Ja, also. Solltest du wirklich mal machen. Ja, Cedric Macchiardi, wohl auch ein Mann, der jetzt bei dem Testspiel gegen Erfurt wirklich überragend war, und das freut mich wirklich sehr. Wir sollen übrigens positiv über Astronautovic sprechen. Ja, habe ich gelesen. Ja. Warum eigentlich? Weil er toll ist? Man sagt ihm nach, er sei toll. Mhm. Er hat ja auch ein klasse Potenzial. Es gibt mal ab und zu so ein paar definitiv. Formkurven, die wirklich in die Höhe schnellen und wirklich haben, bereitet teilweise wirklich ein paar geile Tore vor. Wenn er das wirklich ein bisschen stabilisieren kann, dann ist das ein Mann, der muss in der Stammelf bei Bremen spielen, und wenn der, glaube ich, sein komplettes Potenzial ausschöpfen kann, dann ist das ein Mann auch für höhere Aufgaben. Er hat ja nicht ohne Grund bei Mailand gespielt, ne? Bei Inter Mailand, meine ich, und ja, bin wirklich sehr gespannt, wie sich die Geschichte weiterentwickelt. Aber der Luca Caldirola, der ja aus Mailand, eben aus Inter Mailand gekommen ist, den haben wir ja abgefeiert, weil wir haben gesagt, U21-Nationalspieler, ja. Ich glaube sogar ein Captain, ne? Ja. Der italienischen U21-Nationalmannschaft, das ist genau der richtige Move. Das ist ein Mann mit Perspektive, aber der bringt die Mannschaft auch jetzt schon weiter. Jetzt habe ich gehört, dass er in den letzten Testspielen einer der Schwachpunkte gewesen sein soll in der Endverteidigung. Ist natürlich die Frage, ob sich dann, die haben den auch gekauft, glaube ich, ne, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Denke schon. Und man merkt daran ja auch irgendwo, dass sie auch auf ihn gesetzt haben, weil genau das ist ja auch im letzten Jahr der Knackspunkt gewesen, bei Werder Bremen. Der Kasus Knaxus auch schon fast. Genau, oder Fetz Braun vom Knacksclub. Aber aber anscheinend, ich habe jetzt von den Testspielen nichts gelesen, aber ich bin eigentlich auch davon ausgegangen, dass er das genau macht, dass er Stabilität in die Hintermannschaft bekommt. Genau. Und es wäre natürlich echt ein Fuck-off, wenn sie jetzt das genau deswegen nicht erreichen würden. Ansonsten, Macchiardi, wie du schon gesagt hast, hat anscheinend in den Testspielen überzeugt, war auch im letzten Jahr ein guter Spieler. Und Nils Petersen ist mit Bayern sowieso nicht glücklich geworden und ist, glaube ich, die beste Alternative für ihn gewesen, dahin zu gehen. Absolut. Natürlich, da müssen wir jetzt mal schauen bei den Abgängen, denn da gibt es schon zwei Abgänge, die richtig ins Mett hauen. Sokratis, ne, auf dem jetzt auf der Suche nach seiner Position in Dortmund, und Kevin De Bruyne, das belgische Wunderkind, ist zurück zum FC Chelsea, und bin wirklich sehr gespannt, wie man das kompensieren kann. Die Kreativität von Kevin De Bruyne im Mittelfeld ist nicht zu ersetzen, absolut nicht, auch nicht mit den Leuten, die sie da geholt haben. Cedric Macchiardi wahrscheinlich da der Ersatz dafür, kann das nicht auffangen, definitiv nicht. Auch ein Sokratis kann anscheinend durch einen Caldirola nicht ersetzt werden. Gebre Selassie wohl immer noch, auch in den Testspielen, ein unsicherer Faktor. Das wird wirklich... da klingelt. Der Ricky, wollen wir mal kurz rangehen? Ja, natürlich. Ist doch der Experte. Ricky. Ja? Du rufst gerade an. Wir machen aber gerade Podcast. Direkt 12er Podcast? Ja, genau, richtig. Ich habe eine brandheiße Information. Ne, dann raus. Kann ich aber nicht erzählen. Ist Pay-Podcast sozusagen. Achso, das erzählst du dann. Podcast mein Geld verdienen in Zukunft. Okay, Matthew Black, cool. Aber ich habe noch mal eine andere Frage, Ricky. VfB Stuttgart, einen Satz? Die haben heute ihr Trainingslager beendet und es gibt Gerüchte, dass es die Steinewerfer an Brücken auf der A81 gibt, die den Bus sehnsüchtig erwarten und diese Mannschaft steinigen werden. Vor allem, eigentlich wollen wir nicht die Mannschaft steinigen, sondern eher die Leute, die diese Mannschaft so zusammenstellen. Tja, könnt ihr mal alle grüßen, wenn sie bei eurem Lieblingsclub gastieren, die Mannen des VfB Stuttgart, denn das ist die Abschiedstour des VfB Stuttgart auf dem Highway to Hell, der heißt Zweite Liga. Ach so. Ja. Mein Ausblick für die Saison 2013-2014. Okay. Und Frauenfußball ist scheiße, das wollte ich auch noch kurz sagen. Dann noch viel Spaß, liebe Homies. Ricky, ich melde mich morgen mal, ne? Okay, mach das. Schönen Gruß auch an Pocho, ich gehe davon aus, dass der auch mit dabei ist. Völlig richtig, ja. Okay, alles klar. Okay, bis dann. Adieu. Kuss dich auf die Eichel, ne? Oh ja, das merke ich schon. Tschüss. Tschüss. Tschüssi. Potscho, wir waren bei Werder Bremen. Ja, und das war die Expertise gerade, genau. Das war die Expertise zum VfB Stuttgart. Ja, noch ein Zugang vom SV Werder Bremen. Danny Avdic. Ja, der hat ja der zurückkommt. Schon. Genau, der hat ja schon vorletzte Saison bei Bremen gespielt. Da auch schon ein absoluter Rohrkrepierer gewesen. Und jetzt hat man den wohl wieder zurückgekriegt, weil er wohl an Zwolle ausgeliehen war. Dann hast du den halt wieder in der Backe, ne? Scheiße. Ja, so ist es leider, ne? Aber ansonsten sehr schmal noch die Zu- und Abgänge sowohl. Wobei die Abgänge schon von der Qualität her. Natürlich tief ins Gewicht fallen, das ist klar. Ich möchte jetzt auch schon fast, jetzt pass mal auf, Pacho. Eklatant sind. Boah. Ja. Ja. Krasse Sache. Das sind schon Superlative, mit denen ich hier um mich werfe. Also das ist natürlich schon der Wahnsinn. Aber Werder Bremen ist eigentlich ein Club, den mag man. Ja, spielen immer moderaten Fußball, ne? Gewinnen mal 11-9. Ist ganz geil, kriegen immer halt viele Tore, schießen manchmal auch viele Tore. Mag man eigentlich Werder Bremen. Ne? Also ich kann da jetzt keine norddeutsche, ja, wie sagt man, Rivalität erkennen. Ja, ich bei mir persönlich nicht. Aber ich glaube, der Kopf, gerade in diesem Falle, der Fischkopf, der Fisch, so, jetzt habe ich's. Der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Ich war nämlich gerade von dieser Analogie, Werder Bremen und Fischkopf, so geblasst. Brainwashed. Kopf, ja, dass ich gerade den Satz nicht mehr strangulieren konnte. Der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Und in diesem Falle ist das Robin Dutt und sein Advocate of the Devil, Thomas Eichin. Beide meiner Meinung nach menschlich, fachlich, glaube ich, da gibt es definitiv auch bessere, aber das kannst du halt als Konsument schwer beurteilen. Aber was man so hört, Robin Dutt, wenn du mal wieder irgendwie so ein Interview auf Sky siehst oder sowas und dann den Eichin danach, da denkst du dir einfach nur, das ist also aus Werder geworden. Alofs, Schaf. Zwei Typen, die waren halt so lange da, so seitdem ich denken kann, so seitdem ich auch Fußball damals schon gespielt habe mit 5. Da waren die halt schon da, die waren halt immer da. Und jetzt hast du halt da so zwei Kasper, so Retortenarschgeigen, so mit Robin Dutt, der wirklich ein hausgemachtes Arschloch ist. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich mag den noch weniger als den Trainer von Mainz 05. Den, wie heißt er noch? Taschentuch. Tuchel. Ja. Genau, den mag ich noch viel weniger als den Tuchel und den Eichin. Ich weiß nicht. Natürlich ist ein Fußballer gewesen, aber kommt jetzt vom Eishockey. Auch da kann man wahrscheinlich wenig Parallelen ziehen, ob der sich dann im Fußball weniger auskennt oder so. Hat er anscheinend in Köln einen guten Job gemacht. Aber ich habe bei Bremen nicht mehr so diesen besonderen Spirit, ne? Dass du da so einen traditionellen Club hast, der von Offiziellen geführt wird, die einfach cool sind, die einfach echt sind, original sind. Und ja, jetzt hast du da einfach nur noch so einen Haufen Kacke darum eiern da in Bremen und das tut mir wirklich auch ein bisschen in der Seele weh. Es ist einfach nicht mehr derselbe Club. Es ist nicht mehr derselbe Club und ich sehe auch Werder Bremen nicht um zum Beispiel den Kampf um die Euroleague-Plätze dabei oder so. Leider. Ich glaube, ich hoffe und ich denke auch nicht, dass sie wieder so tief runterstrudeln, aber der Weg ist natürlich kurz und irgendwie müssen 3-4 Mannschaften unten um den Abstieg spielen und naja, ich sag mal so, also einstellig wird der Tabellenplatz meiner Meinung nach vom SV Werder Bremen in der nächsten Saison leider nicht. Befürchte ich auch nicht. Aber das ist der Verein, wo ich mir wirklich überhaupt nicht wünschen würde, dass die absteigen oder so. Das fände ich richtig schade. Nein, Schatz. Das stimmt. Die gehören zur Bundesliga schon dazu. Absolut. Ja, wir haben es gerade gesagt, Sokratis und De Bruyne, zwei Abgänge, die kannst du im Prinzip nicht adäquat ersetzen. Und wir haben gedacht, Luca Karl, Di Rola ist ein Mann, nicht nur für die Zukunft, sondern auch für die aktuelle Verfassung der Mannschaft, um sie ein bisschen weiter voranzubringen oder um hinten in der Verteidigung ein bisschen Stabilität reinzubringen. Scheint wohl leider nicht der Fall zu sein. Erstmal, der kann sich natürlich noch fangen, sage ich jetzt mal so salopp, aber wäre wirklich schade, wenn Bremen in dieser Bedeutungslosigkeit der Tabelle wirklich versauert. Das fände ich wirklich ein bisschen scheiße. Werder Bremen, glaube ich, haben wir damit ausreichend besprochen, oder? Absolut, ja, ganz genau. Jetzt kommen wir zum eben genannten Verein. Ersten FSV Mainz 05. Trainer Thomas Tuchel. Eine wirklich schwierige Figur. Ich mag ihn im Prinzip auch nicht, aber ich finde, er macht seinen Heel-Charakter, den Work, der wirklich unfassbar stark. Das auf jeden Fall. Also man mag es ja, ihn zu hassen irgendwie und redet dann auch deswegen so über ihn. Meiner Meinung nach hat Mainz in den letzten Jahren doch schon irgendwo eine Metamorphose durchgemacht. Ja, denn Mainz ist irgendwo auch nicht mehr aus der Bundesliga wegzudenken. Mhm. Und das war ja vor 5, 6 Jahren noch eine ganz andere Geschichte. Man muss ja auch so sehen, nach Mainz wechseln mittlerweile auch Spieler, die irgendwo eine Art wirklich aufstrebende Charakter haben. Ganz genau. Ich nenne da zum Beispiel jetzt Dani Şahin von Fortuna Düsseldorf, der letztes Jahr wirklich gute Spiele gemacht hat. Ob Okazaki vom VfB Stuttgart jetzt die unglaublich starke Verstärkung ist. Wenn ich dazwischen grätschen darf, Herr Tuchel ist weggeblasen von dem Typen. Also der ist völlig begeistert. Er konnte nicht verstehen, wie so ein Spieler sich beim VfB Stuttgart nicht durchsetzen konnte. Also er ist wirklich komplett begeistert, ist wohl im Training, hat sich, glaube ich, auch früh verletzt, ne? Ist ins Trainingslager gekommen oder weiß nicht, wie heißt, Mainzer Clubstraße, weiß ich jetzt nicht. Ist da hingekommen und hat sich wohl gleich verletzt, war 2 Tage erstmal aus dem Rennen und so, nichts Schlimmes, konnte dann wieder alsbald mittrainieren, aber er ist wohl völlig begeistert von Okazaki. Ich würde es mir wünschen, ich mag den Spieler. Ich kann dir nicht sagen, warum, ich mag ihn. Es ist auf jeden Fall ein Spieler, der wahrscheinlich in Stuttgart nicht das zeigen konnte, was er kann. Und vielleicht hat er jetzt die Möglichkeit dazu, in Mainz das zu machen. Ich denke, es ist auch einfacher für ihn, weil die Ansprüche halt nicht so hoch sind, wie sie vielleicht in Stuttgart sind. An den Abgängen her kann man eigentlich auch nicht sagen, dass so viele Spieler dabei sind, die unfassbar wichtig waren. Jan Kirchhoff natürlich, der zum FC Bayern gewechselt. Ja. Ist natürlich ein wichtiger Spieler. Auch Ivančić halte ich für einen wichtigen Spieler, der gegangen ist, der in Richtung Levante gegangen ist. Und natürlich nicht zuletzt Adam Šalaj, der für knapp 8 Millionen, glaube ich, zu Schalke gewechselt ist. Zeigt natürlich, dass auch da die Begehrlichkeiten anderer Vereine mittlerweile auf Spieler vom 1. FSV Mainz 05 zukommen, was meiner Meinung nach aber auch nicht verkehrt ist, weil diese Mannschaft lebt auch davon, Einzelcharaktere von anderen Vereinen zu bekommen und diese wieder neu zu formen. Und genau diese Position wird Mainz meiner Meinung nach auch im nächsten Jahr wieder spielen. Die werden gegebenenfalls sogar an die Plätze 6, 7 anklopfen. Ich glaube aber eher, dass sie so um die Plätze wie in der letzten Saison 8, 9, 10 ungefähr am Ende stehen werden. Okay, wirklich, profund, wie du das wieder hier dargeboten hast. Ich finde auch, mit Dani Şahin, mit Shinji Okazaki und mit Julian Koch haben sie sich wirklich smart verstärkt, nachhaltig verstärkt. Da sind ja auch relativ junge Leute noch. Und Sebastian Polter vom VfL Wolfsburg zu holen, ist meiner Meinung nach von dieser ganzen Geschichte schon der Bold Move. Ist ja eigentlich auch ein guter Mann. Johannes Geist, da kann ich jetzt leider nichts zu sagen. Christoph Moritz von Schalke geholt und Malik Fati ist zurückgekommen aus München vom TSV 1860 München. Ich glaube, Mainz ist sehr gut aufgestellt und du hast völlig recht. Also ein einstelliger Tabellenplatz ist Pflicht fast schon. Absolut, ja. Großartige Abgänge. Ja, Uca ist jetzt endgültig in Kölle. Ja, ist da ja auch schon in der letzten Saison ganz gut rausgekommen und hat es auch ja geschafft, am ersten Spieltag zu treffen. Oh, ach, hör auf. Stimmt, per Kopf sogar, ne? Ja, ganz genau. Habe ich doch gesehen, Pacho. Wir sind doch wirklich Fußball-Almanache. Ja. Almanache. Ja, Şalaj, da müssen wir, glaube ich, nochmal kurz drüber sprechen. Wir haben ja gesagt, 8,5 Millionen sogar, ne? Oder? Oder sowas, ja. 8 Millionen, sagen wir mal, 8 Millionen ist ja auch schon eine Stange Geld. Ist fast ein bisschen Spiel, so in meinen Augen, auch in deinen Augen, aber er scheint wohl in den Testspielen regelmäßig zu treffen auf Schalke und ja, es scheint wohl wirklich da dem Hüntela wirklich ein bisschen Dampf unterm Hintern zu machen und ist natürlich auch ein junger Bursche. Bin wirklich gespannt, wie der sich da durchsetzt. Schalke sowieso, freue ich mich schon richtig, wenn wir da nachher zu sprechen kommen. So ein bisschen eigentlich mein Projekt der kommenden Saison. Also da wär ich wirklich enttäuscht, wenn die nicht Dritter wären, aber kommen wir später zu. Marco Caligiuri hat den Verein verlassen in Richtung BTSV und Ivan Klasnic musste den Verein leider verlassen, war ja auch sehr überraschend, als der wieder in die Bundesliga gekommen ist, aber konnte, glaube ich, nur 1 oder 2 Tore schießen, ne? Ich kann mich an eins erinnern, eigentlich auch mal ein Sympath gewesen. Ich denke, Mainz, warum nicht, ne? Why not? Ja, eben. Und sie werden auf jeden Fall eine Rolle spielen. Sie werden sicher nicht irgendwie in den Abstiegssumpf geraten, meiner Meinung nach. Das glaube ich auch nicht. Da müsste schon wirklich viel, viel schief gehen, viele, viele Verletzungen dazukommen. Also das kann natürlich immer sein, ist völlig klar, ne? Jetzt kommen wir zu einem Verein, wir haben es gerade schon mal ein bisschen angesprochen, der VfB Stuttgart, ja. Ja. Unser Außenkorrespondent in Stuttgart hat gerade schon mal verlauten lassen, dass der VfB Stuttgart möglicherweise nächstes Jahr nicht mehr in der Bundesliga spielen wird, zumindest in der ersten Bundesliga, denn sie haben wohl ziemlichen Unfug getrieben in der Sommerpause, in der Transferperiode. Aber jetzt muss ich natürlich mal über einen Transfer sprechen, nur über zwei Transfers. Kocker Rausch, ne, ist von 96 gekommen, über den kann ich natürlich persönlich jetzt ein bisschen was sagen. Immer relativ engagiert gewesen auf der linken Seite, ein ordentlicher Verteidiger, ein guter linker Mittelfeldspieler gewesen, hat auch oft aufs Tor geschossen, aber glaube ich niemals das Tor getroffen. Hat aber viel gespielt, das kann ja. Ich, das auf jeden Fall, oder nicht? War links immer ein Motor, ohne Frage, aber ja, jetzt mit einem Hussi, der jetzt endlich Gott sei Dank wieder fit ist und mit einem Prip, der da im Mittelfeld in Hannover die ganze Geschichte ein bisschen qualitativ aufwertet und quantitativ auch ein bisschen auffüllt, bin ich mal gespannt, wie das dann wird, aber weiß ich nicht, ob jetzt ein Verein mit, Stuttgart ist für mich ein Verein mit Ambitionen, absolut, diese ganze Scheiße da mit Logo und was da jetzt bei dieser Aufsichtsversammlung war, wo sie da die ganzen Millionen Miese verkündet haben und so, das ist alles so lame. Alle, habt ihr keine anderen Probleme, als euer altes Logo wieder zu bekommen? Es ist wirklich ein bisschen peinlich da auch schon. Dieser Hund, ne, ist, glaube ich, da an der Macht. Oder ja, aber auch entscheidend, ne? Ja, genau. Ja, oder war an der Macht. Das war auch immer eine unglückliche Figur. Ja, Kocker Rausch, meiner Meinung nach, für den aktuellen Kader vielleicht eine Verstärkung, aber eigentlich kein Spieler für den VfB Stuttgart. Denn VfB Stuttgart muss meiner Meinung nach mit dieser ganzen Infrastruktur, mit diesen ganzen Sponsoren, mit dieser Stadt um die Euroleague mindestens spielen. Ja, jetzt möchte ich noch kurz über Mo Abdellaou sprechen. Der ist für 4,5 Millionen Euro gewechselt von Hannover nach Stuttgart. Ja, also wir hatten es ja schon mal erwähnt. Da haben sich Dufner und Kind haben sich am mindestens, ich sag mal, ich erhöhe auf 4 Flaschen Prosecco aufgemacht, als der Deal über die Bühne ging für einen Bankdrücker in Hannover, 4,5 Millionen Euro zu löhnen, ist natürlich schon eine Ansage. Es ist absolut kein schlechter Spieler. Wenn er gespielt hat, hat er immer Alarm gemacht, hat auch immer seine Tore gemacht, war auch immer bei 10 Treffern. Wirklich klasse. Aber 4,5 Millionen halte ich dann doch schon wirklich für überzogen. Und soll ja der Königstransfer der Stuttgarter in diesem Sommer gewesen sein. Bin ich mal gespannt, wie der sich da eingroovt, weil ich immer so, ich bin jetzt nicht der größte Stuttgart-Insider, weil wir da eigentlich im Prinzip andere Leute für haben, war ich immer der Meinung, dass der Sturm das geringste Problem der Stuttgarter ist. Aber wenn man meint, da nochmal 4,5 Millionen zu investieren, okay. Ja, Pocho, Thorsten Kirschbaum von Cottbus hat man geholt, Daniel Schwab aus Leverkusen. Da steht da wirklich Patrick Funk? Man hat Patrick Funk aus Pauli geholt. Natürlich, das ist dann, ja, da sage ich nichts zu. Pocho, was sagst du? Stuttgart für einen Verein, meiner Meinung nach, vielleicht interpretiere ich da auch romantischerweise zu viel rein. Ein Verein mit Ambitionen. Das ist zu wenig. Vielleicht ist es zu wenig. Es ist sicher zu wenig für die Fans des VfB Stuttgart. Es ist sogar sicher zu wenig für die Ansprüche des VfB Stuttgart. Denn der VfB Stuttgart möchte sicher nicht wieder in einer Saison spielen und da irgendwie 11., 12., 13. werden. Aber durch die Zugänge und die Abgänge sehe ich da jetzt nicht irgendwie unbedingt starkes Verbesserungspotenzial. Also ich glaube nicht, dass die Stuttgarter viel weiter nach oben kommen werden. Ich glaube noch nicht mal, und vielleicht lehne ich mich damit ein bisschen zu weit aus dem Fenster, ich glaube noch nicht mal, dass die Stuttgarter einen einstelligen Tabellenplatz erreichen werden. Und das wäre sicher eine herbe Enttäuschung für den VfB. Zu den Abgängen vielleicht Raphael Holzhäuser, da haben wir ja von unseren Stuttgart-Insidern schon gehört, dass das eigentlich schon nicht gut ist, dass man den ausleiht. Shinji Okazaki, weiß nicht, ob der eine große Zukunft hatte bei den Stuttgartern. Federico Macheda, der ja von United ausgeliehen wurde, da habe ich mich ja megamäßig drauf gefreut, wenn man sich da jetzt nochmal den Podcast anhört zur Saisonvorbereitung in mir und dem Tobi zur 50. Bundesliga-Saison, da war ich hyped as fuck, dass man Federico Macheda von United ausleihen konnte für ein Jahr. Das fand ich so geil, so einen geilen Move, weil er hatte immer harte Konkurrenz da in Manchester und ich fand das ein super, super Deal. Das war ein Mega-Deal, aber hat wirklich überhaupt nicht gezündet, hat fast überhaupt nicht stattgefunden. Ich war wirklich baff, dass das wirklich überhaupt nicht funktioniert hat. Und ich glaube, sonst gibt es auch gar nicht die großen Abgänge. Nee, absolut Mamadou nicht. Also. Mamadou Ba, sagt mir nichts. Nee. Also Marc Ziegler kennt man auch, der seine Karriere beendet. Aber gut, auch bei 96 schon gespielt, ja. Ja, und Tim Hoogland, ne, der irgendwie ausgeliehen war oder so. Aber wie ich eben schon sagte, es sind meiner Meinung nach nicht die Sachen passiert in Stuttgart, die dazu hätten passieren können, dass sie weiter oben angreifen können. Und ich glaube nicht, dass da große Verbesserungen, aber auch nicht, ob da große Verschlechterungen passieren werden. Ich glaube, die grooven sich so ein, wie sie auch in der letzten Saison die Saison abgeschlossen haben. Das kann ja eigentlich nicht der Sinn der Sache sein, ne? Dass du da willst. Natürlich nicht. Also, kleines Fazit zum wir machen natürlich auch nochmal zum so Spitz auf Knopf, ich würde sagen, so nach der ersten DFB-Pokalrunde würde ich dann noch fast sagen, das war Spitz auf Knopf kurz vor dem ersten Spieltag der 51. Bundesliga-Saison nochmal eine richtig schöne Vorbereitungsfolge machen, eine richtig schöne, ausgeprägte Hype-Folge für die kommende Bundesliga-Saison, aber dein kleines Fazit jetzt mal zum VfB Stuttgart. Ja, wie gesagt, es wird nicht sehr viel besser werden. Naja, ich bin wirklich auch eher skeptisch, was man da. Moritz Leitner haben wir überhaupt nicht erwähnt. Ein Querulant seines Zeichens, glaube ich. Aber ein guter Spieler eigentlich. Definitiv, ja. Aber ob er weit dem VfB Stuttgart weiterhilft, wage ich auch zu bezweifeln. Sehr jung halt, ne? Ja, eben. Dann auf der 6. Bin ich gespannt. Jetzt der nächste Herzensverein von mir nach dem BTSV, jetzt der VfL Wolfsburg. Mit Tim Klose, den sie aus Nürnberg für teuer Geld geholt haben, glaube ich, fast schon der Top-Transfer. Sie haben wieder viele, viele Leute geholt und auch viele, viele Spieler abgegeben. Sie haben den Co. aus Augsburg geholt, wo wir ja gesagt haben, das ist ja ein Top-Typ gewesen. Den Caliguri aus Freiburg geholt. Caliguri aus Freiburg, ja. Schade, Mensch, dass der Christian Streich da so einen Aderlass hat hinnehmen müssen. Max Grün aus Fürth. Torhüter, ja. Ach, kennst du den, ja? Ja, sicher. Sicher. Kevin Scheithauer aus Bochum ist zurückgekommen und viel, viel Quantität. Ich sehe jetzt nicht die großartigste Qualität. Daniel Caligiuri mag ich eigentlich sehr, sehr gerne. Tim Klose sehe ich jetzt auch nicht unbedingt als den Heilsbringer dann da. Giovanni Sio, genau, war ja ausgeliehen. Ibrahim Sissoko war auch ausgeliehen, völlig richtig. Bin ich gespannt, wie die sich wieder eingliedern. Ob die noch den Verein verlassen, kann ich mir gut vorstellen. Abgänge, Emanuel Pogates ist nach Nürnberg gewechselt, hatte eine großartige Zeit in Hannover, dann nach Wolfsburg gewechselt. Und ja, es gibt halt die typischen Namen bei Wolfsburg, die dann auf einmal wieder verschwinden und dann tauchen sie wieder auf. Der am längsten vielleicht von diesen Leuten, die jetzt weggegangen sind, da war vielleicht auch Marvin Hitz, den wir eben schon genannt haben, beim FC Augsburg, der natürlich eine lange Zeit in Wolfsburg gespielt hat. Und natürlich Marco Russ, der zu Frankfurt auch schon ausgeliehen war. Und man erkennt natürlich beim VfL Wolfsburg, dass da eine große Fluktuation ist, sowohl bei den Zugängen als auch bei den Abgängen. Aber das ist nun mal halt auch wirklich denen ihre Philosophie, würde ich fast sagen. Und was war das denn jetzt gerade? Das kann ich dir auch nicht sagen. Auf jeden Fall bin ich einfach der Meinung, dass da nicht viel bei rumkommt. Ich glaube nicht, dass der VfL Wolfsburg in der nächsten Saison eine Rolle spielt um den internationalen Wettbewerb. Ich glaube aber auch nicht, dass der VfL Wolfsburg in Abstiegsnöte gerät. Daher graue Maus-Image zurück, Platz 9 VfL Wolfsburg. Okay, VfL Wolfsburg will ja noch unbedingt den ein oder anderen Sechser verpflichten, sind da in Frankreich wohl mit dem Geldkoffer unterwegs, haben da auch schon 7 bis 9 Millionen Euro für den ein oder anderen Franzosen geboten, aber die wollten irgendwie alle nicht. Ja, seltsam, ne? Seltsam, ja. Vielleicht auch schon ein kleines Zeichen, dass man mit Geld inzwischen nicht mehr alles machen kann. Natürlich. Ja, können wir doch nur einfach jetzt mal einen kleinen Exkurs machen mit dem Herrn Bale von Tottenham, der angeblich jetzt bei Tottenham in Zukunft 170.000 Euro die Woche verdienen wird. Ja, warum nicht? Why not? Ja. Genau, und natürlich gibt es immer noch die Spieler wie Falcao, ne, die für 55, 60 Millionen Euro den Verein wechseln. Aber ja, VfL Wolfsburg hat sich trotz des extrem starken Sponsors im Rücken überhaupt nicht jetzt großartig verstärkt, ne? Nee, und auch bei den Abgängen sind eher Leute dabei, die eh in letzter Zeit nicht mehr viel eine Rolle gespielt haben. Man erkennt es ja auch daran, dass bei vielen halt dabei steht und wie es auch ist, das Ziel ist unbekannt. Das heißt, da wurden die Verträge einfach aufgelöst und Missverständnisse wurden irgendwo rückgängig gemacht, genau wie Fagner, der jetzt wieder zu Vasco da Gama wechselt. Auch das ist ein Riesenmissverständnis. Und ich glaube auch, wenn wir uns die Liste angucken der Zugänge, werden wir nächstes Jahr von den Leuten, die da oben jetzt als Zugänge stehen, nächstes Jahr auch wieder welche davon bei den Abgängen sehen. Ich glaube, es wird nicht ganz so extrem sein, denn der große Einkäufer vor dem Herrn Felix Magath ist ja nun nicht mehr an der Macht. Und ich glaube schon, dass da Alofs und auch der Leibhaftige himself ja, nicht ganz so auf Quantität setzen. Also, dass sie da schon ein bisschen mehr Aber man muss natürlich sehen, dass es auch in dieser Vorbereitung der Saison schon durch Alofs gemacht worden ist. Und hier sind trotzdem viele Spieler gekommen und viele Spieler gegangen. Warum soll das nicht im nächsten Jahr genauso sein? Also, ich sehe das ein bisschen so, dass das weiterhin so eine Mannschaft wird, wo einfach eingekauft wird für viel Geld, viel reingeschmissen wird und dann auch wieder abgegeben wird. Und zum Schluss endet man halt mit neun, weiß ich nicht, neun Siegen. Und neun Unentschieden und ein paar Niederlagen und ist dann irgendwo im Mittelfeld und das wird der Platz für den VfL Wolfsburg sein, meiner Meinung nach. Ja, wäre natürlich echt schade. Dieter Hecking und Klaus Allofs, glaube ich, nicht das unsympathischste Tandem. Nee, das definitiv. Aber bin ich gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Zumindest die Transferpolitik ist nicht mehr ganz so offensiv, wie sie mal war. Definitiv. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Herzensverein, aber nun wirklich Herzensverein von uns, und zwar zu Tobis Klubberdan. Zu den Klubberdan, zum ersten FC Nürnberg, und immer schwierig. Es ist mit Tobi auch immer sehr, sehr schwierig, weil er auch sich schnell in Rage redet, ne, warum man das macht. Er wird auch ein bisschen wehleidig, weil die Nürnberger immer diese Philosophie vertreten, dass man Spieler ausleiht, und wenn sie dann wirklich zu guten Spielern gereift sind, sie dann leider wieder abgeben muss. Aber wenn man jetzt mal hier so auf die Zugänge guckt, Josep Drimmitsch von Zürich, kann man nicht großartig was zu sagen. Emanuel Pogatetz, wenn der top drauf ist, ist das ein klasse Mann. Absolut, der hat in Hannover gezeigt, dass er es kann. Marius Stepinski von Lodz. Kann man natürlich alles nichts groß sagen. Daniel Ginczek hat ab und zu ja, glaube ich, auch mal in der Bundesliga gespielt, von Borussia Dortmund wurde verpflichtet, und das ist sowieso immer ein guter Deal. Haben wir auch bei Caldirola gesagt eigentlich, ne, dass das ein guter Deal ist. Mm. Aber natürlich auch immer nicht ein Freifahrtschein, dass das auch wirklich funktioniert. Nick Weber von den Dortmundern U19, Almog Cohen ist wieder zurückgekommen. Ja, aber für mich beim ersten FC Nürnberg sind da eher die Abgänge das Überraschende gewesen. Natürlich ist ein Tim Klose zu Wolfsburg gegangen aufgrund des Geldes, das ist mir klar. Ja. Für mich aber der Abgang von Timmy Simmons, der eine große Rolle meiner Meinung nach in Nürnberg gespielt hat, etwas überraschend gewesen. Ist natürlich die Frage, ob der auch einfach wieder dahin wollte und so weiter, wie das da aussieht. Aber es sind nicht die großen Zu- und Abgänge bei Nürnberg. Aber, das muss man dazu sagen, Nürnberg sehe ich stabiler als zum Beispiel einen VfL Wolfsburg, den wir vorher hatten. Und auch viel stabiler als ein SV Werder Bremen. Ja, okay. Von daher sehe ich Nürnberg vor diesen Vereinen und sehe Nürnberg so halt Plätze 8 bis 11 in der Region. Da wäre, glaube ich, Tobi voll mit zufrieden, vollends. Ne, aber ich glaube nicht, dass die unten reingeraten, weil dafür ist das eine zu homogene Masse irgendwie. Okay. Das funktioniert einfach in Nürnberg, und ich glaube nicht, dass die da weit nach unten gereicht werden, das glaube ich nicht. Jetzt sage ich mal was, Tobi, tut mir leid, es ist der beste Mensch der Welt, ohne Frage. Aber Braunschweig und Nürnberg bisher für mich die klaren Abstiegskandidaten. Oha. Ja. Oha. Also mal eine Aussage. Oha, ne? Also ja, ich finde das, was sie da geholt haben, ich kann zu diesen Stepinskis und Weber, die sie da geholt haben, natürlich nichts zu sagen. Wenn das natürlich jetzt die ultimativ smartesten Moves waren, dann sage ich natürlich, ja, Alter, super. Aber wenn die so spielen, wie unbedeutend die Namen sind, dann sage ich gute Nacht, Johanna. Mhm. Ja. Aber finde ich schön, dass du da noch ein bisschen Glaube die Bogen geglättet hat, ne? Ja. Finde ich wirklich schön von dir, Pocho. Jetzt kommen wir zu einem Club oder zu zwei Clubs, kann man fast sagen, über die wir beide persönlich relativ viel sagen können. Ich weiß aber gar nicht, ob ich so viel zu Hannover 96 sagen will. Zugänge Leonardo Bittencourt gilt als größtes Heilsbringerchen aller Zeiten hier in Hannover. Hat man so das Gefühl, wenn man mal die neue Presse oder die Hatz aufschlägt, dann wird auch immer direkt beäugt, wenn er sich mal verknackst hat oder einen Muskel gezerrt hat oder sowas. Auf jeden Fall Leonardo Bittencourt, den wir von Borussia Dortmund geholt haben. Viel Druck hat er bei uns. Ich glaube, gar nicht mal so schlimm. Ich meine, er konnte bei Dortmund, ich möchte jetzt nicht sagen ausruhen, aber es gab keine Möglichkeit, da in die Stammelf zu rutschen. Absolut nicht. Nein. Dann der gute Edgar Pripp. Ich habe von ihm viele, viele Interviews gelesen auf kicker.de und auch in der NP bei uns. Das war wirklich unfassbar sympathisch. Ein sehr, sehr smarter Typ. Ist, glaube ich, auch ein kleiner Nerd. Okay. Sehr, sehr cooler Typ. Meiner Meinung nach eigentlich der Top-Transfer neben Sané dieser Saison. Eigentlich Bittencourt, Sané und Pripp sind Spieler, die die Mannschaft verstärken. Ich hatte es gerade schon erwähnt. Salif Sané, den wir aus Nancy verpflichtet haben, fängt den Abgang von Jean Giroud auf, der zum HSV gewechselt ist, und bin wirklich gespannt, wie der sich da zurechtfindet. Die Abwehr sowieso das Problemkind der 96er. Wir haben links mit Sebastian Pocognoli, ein bisschen schwieriger Name, einen Spieler, der meiner Meinung nach nicht mehr lange bei 96 spielen wird. Überragender Mann, finde ich absolut klasse, den Typen. Sebastian Pocognoli ist gar nicht so der berühmte Spieler, ne? Aber überragender Mann. Daneben jetzt Salif Sané in der Innenverteidigung. Wer dann wiederum daneben spielt, ist die große Frage. Christopher Avevor, der zurückgekommen ist aus Pauli, soll es wohl sein. Hoffentlich, er hat eigentlich, wenn er mal gespielt hat vor 2-3 Jahren, immer einen guten Eindruck gemacht. Wäre schön, wenn sich so ein Eigengewächs da festspielen würde auf der Innenverteidiger-Position und wenn sich da vielleicht auch zwei finden würden, das wäre echt klasse. Dann rechts haben wir mit Steven Cirundolo einen Spieler, der nun langsam wirklich in die Jahre kommt, aktuell in der besten Form eigentlich seiner Karriere ist. Bin auch wirklich mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt da hinten rechts. Da, also wenn der sich verletzt und unser Japaner, wie heißt der? Du, hör mal, keine Ahnung. Wie heißt denn? Das ist doch wirklich, das ist eine Ikone. Sakai! Hirokai Sakai! Wenn der den mal vertreten muss, ist immer ganz ordentlich, aber nicht wirklich weltbewegend. Lirum Larum Löffelstiel, die Verteidigung bei Hannover ist nicht so das Allerstärkste in der Bundesliga, und das macht mir eigentlich auch ein bisschen Angst. Der Hofmann auf der 6 kann eigentlich mit jedem spielen. Das ist eigentlich sehr, sehr gut. 50 Cent, wie du ihn ganz gerne nennst, ja. Mem Juf. Wenn der seine Form bekommt, dann ist Euroleague definitiv da. Also es gibt meiner Meinung nach zwei Faktoren. Mem Juf muss fit bleiben und seine Form wiederfinden. Ja. Dann ist das eine Granate, absolut. Dann ist er auch seine 11 Millionen wert. Und die Innenverteidigung muss sich irgendwie finden, ne? Sané muss da irgendwen sich schnappen und sagen, hier komm, du bist jetzt hier mein Kollege, wir ziehen das jetzt durch hier die Saison und fighten hier bis zum Erbrechen. Wenn das wirklich passieren sollte, dann ist Hannover ein ganz klarer Kandidat für die Euroleague. Aber so wie ich mir das vorstelle, dieser Florian Ballas, den wir von den Nürnbergern geholt haben, muss ich kurz sagen, von den Amateuren, ist auch ein Innenverteidiger, soll ein Megatalent sein. Habe ich nicht ganz verstanden, warum Nürnberg den ziehen lassen hat. Ich denke mal, das Geld, oder? Ja, muss ja das Geld sein oder halt die Perspektive für den Spieler, die er in Hannover eher sieht als in Nürnberg. Ne? Völlig richtig, ja. Dieser Florian Ballas soll ein krasses Innenverteidiger-Talent sein, sehr jung. Bin ich sehr gespannt, aber ich mache es dann doch jetzt kurz. Ich denke mal nicht, dass es da eine positionstechnische Veränderung bzw. Verbesserung geben wird. Ich denke mal schon, Platz 10, 11, 9 vielleicht ist möglich, wenn die Innenverteidigung sich findet und 50 Cent vorne eine Bombensaison spielt, dann ist die Euroleague Absolut auch drin. Das muss ich auch ganz ehrlich so sagen. Abgänge Sergio da Silva Pinto, wie er nun endlich genannt werden will. Verpiss dich endlich. Daniel Reuer, das größte Missverständnis der 96er Geschichte, ist wieder zurück nach Wien gegangen. Ist zurück. Mo Abdelaue nach Stuttgart hatten wir gerade schon. Mario Engimann zu Union Berlin. Das größte Mysterium, glaube ich, seitdem ich Fußball gucke, habe ich nicht verstanden. Ein guter Mann. Warum der jetzt in die zweite Liga geht, verstehe ich nicht. Ja, Kocker Rausch. Nach Stuttgart, ja, my ass. Mhm. Nico Gieselmann war eigentlich auch nie so wirklich dann der Spieler, wo man dachte, der schafft endlich mal den Durchbruch. Jean Giroud war nur ausgeliehen aus London und hat sich jetzt den Hamburgern angeschlossen. Radlinger kenne ich jetzt nicht. Chahed, ja, schöner Bart, aber mehr ist dann auch nicht gewesen. Ich habe jetzt hier einen kleinen Monolog über 96 gehalten und Pocho, ich glaube, das wirst du jetzt auch über Gladbach machen. Deine Einschätzung zu 96, was meinst du? Dina? Also kurz, um auf 96 zurückzukommen, ich glaube auch, dass es ungefähr die gleiche Position wird wie in diesem Jahr. Ich glaube nicht, wie du das sagst, dass es so negativ wird, dass es da gegebenenfalls nach unten rutschen wird. Ich glaube aber auch nicht, dass es weit nach oben geht, weil dafür fehlen einfach die Spitzenneuzugänge. Natürlich sind Leute wie Bittencourt und so gute Spieler oder Prip, aber die haben natürlich jetzt auch nicht den Star-Charakter, den man eigentlich haben sollte. Und ich sehe das ein bisschen schwierig. Ich glaube auch nicht, dass Hannover da noch groß auf dem Transfermarkt zuschlagen wird. Gegebenenfalls dann im Winter noch mal guckt, ob da noch was zu holen ist. Aber ansonsten glaube ich, dass Hannover ungefähr in der gleichen Region landet wie auch im letzten Jahr. Du hast ja gemerkt, meine Euphorie, die sich ja schon ein bisschen eingestellt hat, als 96 an diesem Douglas dran war, ne? Ja, ja, ja. Aus Holland von Twente. Weil, ja, gestandener Innenverteidiger, ne? Ablösefrei. Alter, gerne, gerne. Aber hat sich ja dann auch erledigt. Bin gespannt, ob der Ballas und der Avevor die Geschichte dann reißen in Verteidigung. Ich bezweifle es fast, würde es mir aber wünschen. Natürlich als geborener Hannoveraner. Der ja dann auch bald den Apple Store hier leitet. Würde es mir natürlich wünschen, wenn ich in der schönen HDI, so, liebe Hörer, in der schönen HDI, nicht mehr AWD Arena, ja, schönen Euroleague-Fußball gucken könnte. Habe ich nämlich immer gerne gemacht, die zwei Jahre. War wirklich schön. Schade drum, weil ist ja doch schon immer eine spezielle Atmosphäre, kann man nicht sagen. Das ist schon richtig. Wenn man dann gegen Wisla Krakau spielt, ist wirklich klasse. Pocho, Ehre, wem Ehre gebührt, der wohl glamourösste Verein Europas. BMG, wie ich ganz gerne sage, Borussia Mönchengladbach, deine Bühne. Ja, es ist von den Zugängen her gar nicht mal so schlecht gelaufen eigentlich in diesem Jahr. Meiner Meinung nach, ich war ja am Anfang vom, man muss das immer so betonen, ich war ja am Anfang von dem Raphael ein bisschen skeptisch ausgegangen. Okay. Mittlerweile bin ich da sogar überzeugt, dass er wirklich den Gladbachern sehr, sehr helfen kann. Der ist halt gekommen sozusagen von Dynamo Kiew, hat ja in der letzten Rückrunde bei Schalke 04 gespielt. Hat er eigentlich auch ganz gut gespielt und auch in den Testspielen konnte er überzeugen und hat mich da schon echt überrascht, dass er dann so stark schon ist. Und ich glaube auch, dass er dadurch die Gladbacher in der nächsten Saison stärker macht. Ein weiterer Neuzugang auf Leihbasis ist Christoph Kramer von Bayer Leverkusen, ein Sechser, der natürlich sich noch beweisen muss. Großer Konkurrenzkampf auch in Gladbach auf der Sechs mit Nordweit, mit Marx und so weiter. Also Nordfight, bitte nur noch sagen. Nordfight, ja, ganz genau. Und natürlich das Offensivjuwel Max Kruse aus Freiburg. hat in den Testspielen noch nicht so ganz überzeugt, glaube ich aber, dass er in der Bundesliga dann sehr schnell auf sich aufmerksam machen wird, denn er hat Bock auf den Verein und identifiziert sich richtig damit. Das gefällt mir sehr gut. Und im Gegensatz zur letzten Saison ist es so, dass nicht irgendwelche großen Leistungsträger den Verein verlassen. Denn sowohl Matthias Zimmermann, der nach Sandhausen wechselt, der vorher an Greuther Fürth ausgeliehen war, als auch Matthew Leckie, der Down Under Mensch, der jetzt zum FSV Frankfurt wechselt. Mike Hanke hat mir ein bisschen persönlich wehgetan, weil er wirklich ein Mannschaftsguy war, der natürlich sich unfassbar mit der Mannschaft identifiziert hat. Und das hat mir ein bisschen leid getan. Der geht nach Freiburg. Hätte es sicher schlimmer treffen können, als im Süden Deutschlands irgendwo mit Christian Streich Fußball zu spielen. Von daher glaube ich auch, dass das nicht unbedingt der stärkste Mensch ist, der die Gladbacher verlässt. Igor Del Camargo, ja, danke schön, hast uns schön in der Liga gehalten damals. Das war gut, der Rest nicht so. Niklas Dahms, kann ich nicht so viel zu sagen, habe ich nicht so oft spielen sehen. Tolga Zigerzi, der natürlich wieder zurückgeht nach Wolfsburg. den sie lange halten wollten. Da ging es lange darum, den Spieler zu halten, was ich nicht so ganz verstanden habe. Ich war nie so der große Fan von ihm. Die Wolfsburger wollten zu viel Geld, geht dann wohl auch zurück zum VfL Wolfsburg. Und Alexander Ring, dessen Leihe aus beendet ist, geht wieder zurück zum HJK Helsinki. Auch Ring hat nie sich so präsentiert, wie er eigentlich von den Vorschusslorbeeren dargestellt wurde. Ein Ring sie zu knechten, sagt man ja auch oft. Ne? Ja, absolut. Ne? Ja. Und ich glaube daher, dass Gladbach sich, und das sage ich nicht einfach überheblich, ich glaube, dass Gladbach sich etwas verbessern kann, um 1, 2, 3 Plätze. Und es wäre schön, wenn Gladbach nächstes Jahr wieder die Euroleague-Qualifikation schaffen würde. Denn das hat man ja gesehen, dass die Fans auf jeden Fall mitfahren, egal wo sie hingehen. Und ich würde mich freuen, wenn wieder internationale Spiele stattfinden würden mit Beteiligung von Borussia Mönchengladbach. Also mein Tipp dahingehend, durch die Verstärkungen, die wirklich welche sind, und durch die Abgänge, die nicht so schwer ins Gewicht fallen, schätze ich Gladbach von Platz 5 bis zu Platz 7 in der nächsten Saison ein. Okay, ich glaube, dass Gladbach die Euroliga reicht. Das ist doch mal eine Aussage. Ja, finde ich wirklich klasse, auch wenn ich ein bisschen disappointed bin jetzt von den Zusammenschnitten da von den Testspielen und jetzt auch vom Telekom Cup. Ist natürlich ein Kasper-Turnier, aber ich finde, da sollte man dann auch schon erkennen können, was man so drauf hat, aber das hat Maserati Max bisher nicht abliefern können. Ich bin enttäuscht von ihm. Ja, er muss noch auf sich aufmerksam machen, das definitiv. Nein, ich glaube, Gladbach hat das Zeug, um in die Euroleague zu kommen. Ja. Möglich ist es. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ah, das glaube ich natürlich. Das glaube ich natürlich. Kommen wir zum Hamburger SV, dem Bundesliga-Dino. Die haben ja wirklich eine turbulente Vorbereitung gehabt, haben viele, viele gute Testspiele gehabt, aber am Ende wohl nicht mehr so die Ergebnisse erzielt, wie sie es eigentlich sich vorgestellt haben. Lasse Sobich, U21-Nationalspieler der Deutschen aus Borussia, von Borussia Dortmund gekommen, Jean Giroud, den wir noch in Hannover ganz gut kennen, hat sich jetzt leider verletzt. Guter Innenverteidiger, absolut eine Verstärkung auf dieser Position, Jacques Suhr. Das ist eine Geschichte, da habe ich mich eigentlich drauf gefreut, als er gegen euch gespielt hat. Tja, aber der hat auch nichts abgeliefert. Ne? Ein toller Name, absoluter Trikotmann. Ne? Gegen Bayern gespielt, Entschuldigung. Ja, absoluter Trikotmann. Ja. Aber hat auch noch nicht gezeigt, was er da kann. Und die anderen Namen, die da halt zu Hamburger SV kommen. Ja, Hakan Çayanoğlu, eigentlich das größte Talent mit im deutschen Fußball, hat man eigentlich immer gedacht. Er kam vom KSC, war ja schon letztes Jahr verpflichtet worden, aber man hat sich gedacht, den lassen wir nochmal in der dritten Liga ein Jährchen spielen. Hakan Çayanoğlu, der Shit, sagt man sich. Es ist wirklich der Nachwuchsspieler neben dem Schalker. Goretzka, Leon Goretzka, und er hat mich auch in diesen paar Zusammenschnitten und in dem Telekom Cup ein bisschen enttäuscht, fand ich wirklich nicht besonders stark. Seine Leistung ist natürlich auch noch extrem jung, 17 Jahre glaube ich, bin wirklich sehr gespannt, spielt aber für die Türkei, hat sich nicht für Deutschland entschieden, für die deutsche Fußballnationalmannschaft, und das finde ich ein bisschen schade, aber ich glaube, mit dem werden sie auf lange Sicht extrem viel Spaß haben, wenn er wirklich so stark ist, wie man sich so sagt. Und Jacques Suhr, um da nochmal kurz was zu sagen, er wurde vom FC Basel verpflichtet als wuchtiger, quirliger Stürmer, aber davon habe ich in dem Spiel gegen Bayern München überhaupt nichts gesehen. Sie sind ja auch noch auf der Suche nach einem Stürmer und mal gucken, ob sie da noch fündig werden. Thorsten Fink ist ja wohl sehr zufrieden mit seinem Kader. Er ist zufrieden, er hat aber auch natürlich Leistungsträger verloren aus der letzten Saison. Son hat doch in der Offensive sehr viel für Furore gesorgt beim HSV. Absolut. Und das wird dann schwierig. Und die Leihe von Jeffrey Bruma, die beendet ist, naja gut, okay. Ja, den fand ich ja immer kacke. Das war nicht wirklich was. Salah hat jetzt auch, glaube ich, nicht so, hat er so viel gespielt. Kann ich mich jetzt nicht entsinnen. Müssen wir ich auch nicht. Fragen. Übrigens, liebe Grüße, Hobbs. Hobbs? Der Hobbs, der ist, glaube ich, gerade im Urlaub. Ach, guck mal. Ja. Nee, aber ich bin halt der Meinung, dass durch Son natürlich ein bisschen Offensivqualität fehlt. Klar, können sie da jetzt auch was ziehen. Ich glaube aber eher, dass beim HSV es auf jeden Fall dahingehend eher eine Verschlechterung der Position gibt. Ich sehe den HSV in der nächsten Saison auf Platz 10, 11, 12 oder niedriger. War ja eigentlich von mir auch ein Kandidat, der für die Euroleague da mit eingeplant wurde von mir. Aber nach diesen Performancen jetzt in der letzten Zeit eher nicht. Aber eher nicht, ne? Zehnter glaube ich nun auch wieder wirklich nicht. Das ist schon ein bisschen sehr pessimistisch, was du da so einschätzt. Ich gucke noch mal kurz Paul Scharner, der ja wiedergekommen ist. Ja, auch, ist auch eine lustige Geschichte, ne? Der will ja unbedingt bleiben. Schöne Stadt. Der will aussetzen, ne? Der will die Sache echt aussetzen. Das ist echt der Knaller. Würde ich, glaube ich, auch. Schönste Stadt Deutschlands, muss man wirklich so sagen. Ja, gibt's doch Schlimmeres, als Geld zu verdienen und dann nicht arbeiten zu müssen, sozusagen. Absolut, sich ein bisschen fit halten jeden Tag. Ja. Glaube ich auch, gibt's Schlimmeres. Eintracht, was war das jetzt? Kann ich dir auch nicht sagen. Eintracht Frankfurt, der Club, der noch einen Stürmer sucht, bin ich mal wirklich gespannt, wie sich das da auch wirklich noch weiterentwickelt. Sie sind ja an den abenteuerlichsten Spielern interessiert. Selbst Kevin Kurani wurde da ja schon ins Gespräch gebracht, aber das hat sich ja dann auch schnell als Ente entpuppt. Sie haben Joselu und Schreck verpflichtet. Glaube ich, gute Geschichte. Marvin Bakalorz aus Dortmund. Viele, viele junge Spieler aus Dortmund wurden abgegeben. Ne? Ja, das ist auffällig, das stimmt. Wirklich sehr auffällig. Kann ich nichts zu sagen. Marco Flum von Freiburg, natürlich, ja, ein stimmt. Starker Spieler. Den muss man auf jeden Fall nennen. Aber bei den Abgängen natürlich auch ein paar Leute dabei, die immer irgendwie Frankfurt für mich waren. Martin Amedik zum Beispiel. Mhm. Immer Frankfurt gewesen. Wenn nicht wie er. Oka Nikolov, der ewige Oka, ja, verlässt die Eintracht in Richtung Philadelphia. Und natürlich der Metzger, Heiko Butscher, geht zum VfL Bochum. Ja, Karim Matmur, auch ein ehemaliger Gladbacher, Freiburger und sonst irgendwas, nach Lautern, ja, hat auch nicht funktioniert in Frankfurt. Also, und Olivier Ocean, oder wie er jetzt auch immer heißt. Auch komische auch Geschichte, ne? War ja eigentlich in der zweiten Liga, ne, damals eine Granate, ne? Aber auch, ja, schon recht alt, 32, 31 ja, Jahre alt, sowas. Ekelhaft, dieses Alter. Wirklich biblisch. Biblisch, dieses Alter. Eintracht Frankfurt, ich glaube, dass sie, was waren sie, Sechster? Siebter? Ich glaube schon. Siebter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Sechster. Dass sie das nicht wiederholen können. Ich glaube es auch nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass sie mit dem Abstieg oder Ähnlichem zu tun haben. Nein. Also sie werden wahrscheinlich so in den Plätzen 6 bis, oder sagen wir 7 bis 11 eine Rolle spielen. Ich mag ja auch den Armin ganz gerne, den du ja nicht so magst, ne? Nee, ich mag den Armin. Okay, ich mag den Armin eigentlich. Ich mag ihn. Man muss sich auch nicht für alles rechtfertigen, oder? Nee, eben, ganz genau. Also bei der Eintracht aus Frankfurt glauben wir dann eher dann der Trend nach unten. Und ich glaube auch, international ist es natürlich eine Cinderella-Story mit Freiburg und Frankfurt, dass die uns da international vertreten. Eine super Klasse, aber für die 5-Jahres-Wertung ist das, glaube ich, eher ein Schuss in den Ofen. Weil, wenn da wirklich mal die dicken Brocken kommen, das wird echt schwer. Das wird erstens dann schwer und es wird auch da schwer, überhaupt viel weiter zu kommen. Denn diese Dreifachbelastung, die sowohl Frankfurt als auch der nächsthöher platzierte SC Freiburg in der nächsten Saison haben, der sind sie ja gar nicht gewöhnt. Und von daher ist das immer ein bisschen schwierig, da zu sagen, ob sie diese Leistung wiederholen können. Ich wage es nicht nur bei Frankfurt zu bezweifeln, sondern auch leider beim SC Freiburg. Nicht aufgrund des Trainers, weil der ist spitze, ja, sondern einfach, weil die Jungs daran nicht gewöhnt sind, so viele Spiele zu machen und so. Ja. Also, und natürlich der Aderlass beim SC Freiburg, um da jetzt direkt drauf zu kommen, auch ein sehr großer war in der letzten Saison. Ne? Ja. Max Kruse natürlich. Ja, und das darf man sich ja gar nicht vorstellen, dass der jetzt weggeht. Ne? Und dann gibt es halt auch noch andere wie Flum, Rosenthal, die natürlich auf jeden Fall eine Rolle gespielt haben bei diesem Erfolg. Und die Zugänge, ganz ehrlich, außer Hanke kenne ich da eigentlich keinen. Und der Francis Kokole wird aus London ausgeliehen, soll eine Bombe sein. Das hatte ich gerade jetzt schon wieder so ein Störgeräusch auf dem Ohr. Komisch. Soll eine Granate sein. Gelson Fernandes, den man aus Lissabon geholt hat, soll auch wirklich guter Mann sein. Christopher Julien aus Auxerre, da habe ich nur eine Infotafel mal gelesen. Václav Pila kommt zurück, der zu den Wölfen verliehen war. Fand ich eigentlich mal gar nicht so schlecht. Ja, aber ist der die wirklich starke Verstärkung? Tja, das ist natürlich wieder eine andere Frage. Du musst ja wirklich Freiburg als international in der Europa League spielende Mannschaft sehen. Und da ist das ein bisschen schwierig, das als die Verstärkung anzusehen, die sie eigentlich, klar, gar nicht holen können mit dem Etat und so weiter. Das schaffen sie ja gar nicht. Und ich bin gespannt, aber ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren. Und von mir aus wird Freiburg auch Dritter, Vierter, mir egal. Das wäre natürlich dem Christian Streich wirklich zu wünschen. Toller, ja. Toller Mensch. Definitiv. Absolut. Freue mich schon wieder jetzt auf die Interviews. Ja, ja. Wenn er gefragt wird. Und fanden Sie nicht auch, dass Ihre Mannschaft heute ein bisschen arg defensiv gespielt hat und er einfach antwortet? Nö. Ja. So ist er, der Christian Streich. Einfach ein toller Mensch, wirklich. Toller Mensch, ja. Aber mal so durch die Blume sagen. Nun ein Club, von dem ich mir sehr, sehr viel erwarte für die kommende Saison. Der FC Schalke 04 mit dem Königstransfer Leon Goretzka. Sie haben es geschafft, dieses Megatalent, dieses Jahrhunderttalent, wie er schon kolportiert wird, zu verpflichten. Einer der großen Punkte dafür soll natürlich auch gewesen sein, ob der geografischen Nähe von Bochum und Schalke oder Gelsenkirchen, denn Leon kann zu Hause wohnen, kann dann noch sein Abi zu Ende machen etc. Und ich glaube, an dem Jungen wird Fußball-Deutschland noch sehr, sehr viel Spaß haben. Dann der nächste Transfer natürlich für 8 Millionen, 8 plus Millionen, ne? Adam Salai. Ja. Was meinst du, wird er sich da irgendwie bewähren, behaupten? Ist die Frage, wie Schalke spielen wird. Ich sehe Schalke eher in einer, also ich sehe besonders den Trainer Keller wirklich in der Position, dass er sehr auf die Jugend setzt. Und ja. Die Frage ist dann natürlich, ob Salai eher ein Backup für Huntelaar ist oder eine Ergänzung zu Huntelaar oder eine Konkurrenz zu Huntelaar. Das weiß man ja so in der Form ja gar nicht. Und ich glaube, dass Salai auf jeden Fall was kann. Ich glaube auch, dass er wirklich dem guten Hunter ein bisschen Druck machen kann. Ich glaube aber nicht, dass er, wenn Huntelaar in der Topform ist, dass Salai an diese Form ranreicht. Das glaube ich nicht. Aber ich lasse mich auch genau, wie ich eben gesagt hatte, da gerne eines Besseren belehren. Vielleicht schießt er nächste Saison 15 Tore und ich habe hier die größten Scheiß erzählt. Wer weiß es schon. Absolut, man weiß es natürlich im Vorhinein dann oft auch gar nicht. Ne? Leon Goretzka, was meinst du? Ist schon geil, oder? Den in der Bundesliga zu sehen? Ich mit diesen ganzen Vorschusslorbeeren muss er eigentlich eine Rakete sein. Ich habe auch da nicht so viel gesehen. Natürlich ist es schade für so einen kleinen Verein wie den VfL Bochum, dass man solche Spieler gehen muss. Aber das ist halt der Lauf der Zeit. Und für ihn natürlich als anscheinend Ruhrpott-Mensch ist es natürlich das Größte wahrscheinlich, dann beim FC Schalke zu spielen. Und ich freue mich darauf, immer solche jungen Spieler dann in der Bundesliga zu sehen. Weil genau das ist es doch, was es ausmacht. Ja. Spieler, die man überhaupt nicht kennt, die überhaupt nichts wissen und dann dich am ersten Spieltag total überzeugen. Und du weißt, dass du 34 Spieltage immer diesen Namen im Kopf haben wirst. Und genau das Gefühl habe ich, dass das bei Goretzka der Fall sein kann, weil, wie ich auch schon vorher mal gesagt habe, ich glaube nicht, dass der behutsam irgendwo aufgebaut wird. Der wird vollkommen ins kalte Wasser geschmissen. Das glaube ich. Und wird von Anfang an spielen. Das, da würde ich sogar fast so eine Art Wette eingehen. Und ich glaube, dass da schon der Michel Bastos, den ich für einen phänomenalen Fußballer halte, dann dort auf der linken Seite dann doch gesetzt ist. Okay. Alleine auf der hohen Ablösesumme letztes Jahr. Und der war ja auch ja ab und zu immer mal wieder verletzt. Und wenn er gespielt hat, fand ich den so geil. Das ist so ein geiler Spieler. Und ja, mit dem kann er sich natürlich messen, der Goretzka. Und ja, bin gespannt. Auch der Goretzka kann ja, glaube ich, auf der 10 spielen, auch wenn da kein Weg vorbeigeht an meiner Meinung nach dem größten deutschen Fußballtalent, Julian Draxler. Finde ich noch großartiger als Mario Götze. Bin da wirklich sehr gespannt, wie sich das da entwickelt. Aber sie haben ein Backup mit Clemens und Goretzka, glaube ich, zwei Juwele, die definitiv auch dann eine Verstärkung sind, wenn sie dann spielen müssen. Und ja, absolut. Philippe Santana in der Innenverteidigung. Wir sind ja zwei Befürworter von Philippe. Ja, definitiv. Er hat aber in den Testspielen nicht so überzeugt, wie ich da manchmal gesehen habe. Fühlte sich noch ein bisschen fremdkörperig an. Okay. Ja, das zu sagen, aber das kann natürlich in Testspielen kann man das auch meistens nicht so beurteilen. Es ist sicher ein Spieler, der erst in erster Linie froh ist, Santana jetzt zu spielen, die Wertschätzung zu bekommen und halt nicht Nummer drei hinter zwei Innenverteidigern zu sein, die, wo er sowieso nicht dran vorbeikommt. Auf jeden Fall eine Verstärkung für Schalke, aber es ist natürlich immer unendlich schwierig, von Dortmund nach Schalke zu gehen oder umgekehrt. Von daher müssen wir auch da abwarten, wie das auf das Gemüt von Philippe Santana schlägt. Ja, bin ich auch sehr gespannt, noch großartige Abgänge. Philipp Hofmann nach Ingolstadt wurde verliehen. Sergio Escudero wechselt fix jetzt nach Getafe. Jurado wechselt nach komplett jetzt zu Spartak Moskau. Auch immer eigentlich ein relatives Missverständnis. Ich für meinen Teil habe immer nur gedacht, dass er dafür da war, dass der Raul irgendwie so ein bisschen Heimat Halt da mitbringt, Christoph Moritz und natürlich auch Metzelda, der da jetzt seine Karriere beendet. Sehr, sehr schade. Aber du hast Glück, du als neuer Sky-Kunde, er hat bei Sky angeheuert. Ja, ich weiß. Das ist auch gut, weil es ist ein smarter und sympathischer Typ. Er sagt, also wirklich, was er sagt, das hat Hand und Fuß. Finde ich wirklich klasse. Ja, und ich meine, es hätte ja auch nicht mehr, es war ja schon in den letzten Jahren abzusehen, dass Metzelda nicht mehr den Stand erreicht, den er mal hatte und das auch durch diverse Verletzungen. Und warum soll er da weiter durch die Gegend machen? Da kann er lieber so Geld verdienen bei Sky oder wo auch immer, um da ein bisschen ins Mikro zu sprechen. Ciprian Marica, auch ein großes Missverständnis, damals für 8 Millionen Euro zu den Stuttgart angekommen. Und da hat man sich auch schon gedacht, um Gottes Willen, hat sich ja dann auch gar nicht mal so gelohnt, ne? Hat sich auch da nicht gelohnt, sowohl in Stuttgart, aber auch Schalke eigentlich auch nicht. Nein, Magath hat ihn ja dann geholt und auch das war nichts. Scheint einer Affront terrible zu sein. Also es scheint fast so. Zu Schalke 04 abschließend, was meinst du, eher positiv oder negativ? Schalke 04 wird sicher eine sehr, sehr große Rolle in der nächsten Saison spielen. Ich denke da, dass Schalke wieder um die Plätze 2 bis 4 mitspielen wird. Ja. Sehr schön. Sehr, sehr schön, glaube ich auch. Ich glaube, dass der Platz 3 fix ist. Ich glaube schon, dass sie den holen werden. Fände ich wirklich schade, wenn es schlechter wird. Naja. Jetzt kommen gut ab. Jetzt kommen wir wieder zu den Top 3en. War das nicht das Intro von Super Ricci? Oh, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass wir jetzt, wenn wir das Sonderheft, weil das ist ja die Sonderheftausgabe, um das nochmal zu erklären. Ihr habt jetzt also schon richtig 15 Vereine durchgeblättert. Ja. Ne, im Kopf. Und ihr habt die Stecktabelle bestimmt schon rausgenommen. Absolut, absolut. Ja? Die ist in den Shownotes drin. Und wenn ihr wirklich dieses Kicker-Sonderheft habt oder das andere Sonderheft, macht doch, schreibt doch einfach vier Ecken, zwei Elfer irgendwo, wo da frei ist, drauf und schickt uns das mal bei Twitter. Das möchte ich sehen. Ja. Be careful what you wish for. Jetzt kommen wir zu den Top 3en der vergangenen Saison, wie der Franz sagt. Ja, oder dem größten der Saison, wie Bruce Willis sagt, in Auf dem Highway ist die Hölle los, ja. Ja, warum nicht? Warum nicht? Bayer 04 Leverkusen, die sympathischste Autobahnabfahrt der Bundesliga. Die Zugänge, die namhaftesten Zugänge, eigentlich ein schon überraschendes Ding. Roberto Hilbert, der ja aus Istanbul geholt wurde. Was sagst du zu dem? Man hat ihn natürlich nicht so im Auge, als er da in der Türkei gespielt hat bei Beşiktaş und ja. Nee, man hat ihn nicht so auf dem Schirm in letzter Zeit, aber so in den Interviews und so weiter, die ich mit ihm gehört habe, jetzt im Zuge des Transfers, hat er mir eigentlich einen sehr sympathischen Eindruck gemacht. Ja. Ob es natürlich für die Stammmannschaft reicht. Auch die Leverkusener haben sehr viele Wettbewerbe zu bestreiten, von daher müssen sie den Kader auch erweitern. Und wenn man sich halt anguckt, sie haben auch eine ganze Menge Abgänge und darum ist dann Roberto Hilbert sicher ein sehr kostengünstiger Neuzugang gewesen und sicher auch qualitativ schon in Ordnung, kann man schon nehmen. Ich denke auch, das ist, denke ich mal, für die Quantität ein guter Mann. Emir Spahic, ich glaube schon ein relativ älterer Mann, soll wirklich ein guter Kicker sein. Hab da ein paar Testspielausschnitte gesehen und ja, ich glaube, auch da kann man jetzt en Detail nichts großartig zu sagen. Hast du eigentlich mitbekommen, dass Christian Eriksen mit Bayern 04 Leverkusen in Verbindung gebracht wurde? Ja, habe ich mitbekommen. Wäre natürlich ein Spieler, der dir sehr gut gefallen würde in der Bundesliga, wie ich weiß. Fix ist da aber noch nichts und von daher warten wir da noch ein bisschen ab. Ich glaube, das ist auch nur eine Ente. Okay. Wenn man den holen kann, dann hast du dich sofort um ein Level verbessert. Absolut. Schießt nicht nur Tore, bereitet auch Tore vor. Granate. Ja. Okay. Ich habe nur noch kurz abgetrunken. Ja, nee, das muss ja auch sein, ne? Was trinkst du, immer noch Wasser oder bist du jetzt schon beim Energy Drink? Monster Energy. Ja, welche Sorte war das noch gleich? Absolutely Zero. Oh, ist da alles ohne Zucker sozusagen und so, ja? Absolutely. Und dann, wie schmeckt's? Mir schmeckt das, das ist der leckerste, neben Red Bull Light oder wie heißt der? Sugar Free? Sugar Free. Ist das der beste Zero Energy Drink? Okay. Aber lass uns wieder zu Leverkusen kommen, denn dort gab es auch noch den Transfer von Giulio Donati, auch einem U21 Nationalspieler der Italiener soll wirklich gut sein und dann natürlich der Königstransfer dieser Sommertransferperiode, der Leverkusener Heung-Min Son ist für, ich glaube, 7,5, 8? Oh, ich weiß es gar nicht, so rum. Sowas, ne? Um die 8 Millionen ist er dann aus Hamburg gekommen. Meiner Meinung nach ist er das nicht wert. Ich habe nicht verstanden, warum man den so abfeiert. Ist natürlich ein technisch versierter Mann mit einem guten Abschluss, aber als Ersatz für André Schürrle. Ja, sicher zu wenig. Aber man hat ja auch natürlich einen Robbie Cruz geholt von Düsseldorf, der natürlich auch offensiv eine ganze Menge bewirken kann. Der Andres Palop, ist das der Palop? Der alte? Der Torwart? Ja. Cool. Ja, Robbie Cruz, der hat bei euch gespielt, ne? Nee, hat bei Düsseldorf gespielt. Ja. Er wurde halt mit Gladbach auch mal in Verbindung gebracht, aber man hat sich dann überlegt, nee, man kann nicht zwei Trikots mit Kruse besticken, also hat man nur den einen geholt. Absolut, absolut. So, und der nächste, besticken ist auch schön. Ne? Besticken ist, beflocken. Ja. Mann. Denn der letzte Transfer ist auch wunderschön, meiner Meinung nach, auch phonetisch sehr, sehr schön, von PAOK Saloniki ist da Konstantinos Stafilidis gekommen. Ja, das ist natürlich ein Mann, über den man eine ganze Menge erzählen kann. Ja, absolut. Der hat nämlich eine ganze Menge Konsonanten in seinem Namen und das ist ein Zeichen dafür, dass er natürlich eine Stärke hat, die man kaum in der Liga findet. Also dieser Mann ist auf seiner Position wirklich einzigartig und zeigt das Stärkste. Ja, und er zeigt natürlich durch seine Herkunft alleine schon, dass er einiges gewöhnt ist. Also, das ist ein Arbeiter vorm Herrn und der wird Leverkusen sicher weit nach vorne treiben. Wer es nicht gemerkt hat, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Nein. Und ich glaube auch, das ist wieder so ein Transfer. Da kann selbst der eingefleischte Leverkusener nur die rudimentärsten Eckdaten abklappern. Ansonsten, ich weiß nicht mal, wo der spielt. Dito. So, ich glaube, wir wären großartige Abgänge. Michael Katletz, habe ich nicht verstanden, warum man den Linksverteidiger abgibt. Ich fand den immer sehr, sehr stark. Der nimmt seinen Hut und geht zu Fenerbahce in Istanbul. Natürlich André Schürrle, ein Abgang, den kannst du nicht aufwiegen. Ja. Durch kein Geld der Welt. Daniel Carvajal ist ja wieder zurück nach Madrid gewechselt. Ein harter, harter Schlag für 5,5 Millionen festgeschriebene Wie war das nochmal? Sie haben eine Rückkauf. Nee, Rückkaufrecht, ja. Genau. Ganz genau. Wenn er dann Heimweh hätte oder so, konnten sie ihn zurückkaufen. Das war der Fall. Wechsel zurück zu Real Madrid. Natürlich ganz schwer für Leverkusen, weil der hat, glaube ich, 33 Spiele letzte Saison gemacht in der Bundesliga. Ja. Hat immer sehr gut gespielt. Aber auch natürlich in Leverkusen nicht das Umfeld wahrscheinlich vorgefunden, das er gewöhnt war. Und von daher schwierig, aber nachvollziehbar. So, jetzt wollen wir nochmal schauen, was es da für Michael Rensing natürlich, da gibt es auch die ein oder andere schöne Anekdote aus den letzten Tagen von Michael Rensing. Warum lachst du denn da? Also ich finde das denunziert diesen ganzen Podcast. Ja, natürlich. Ich bin schuld, weil ich lache. Natürlich, sonst war ja auch nichts. Nee, sonst war nichts. Da kennst du diese Momente, wo du selbst gerne deinen Gesichtsausdruck gesehen hättest? Hättest du jetzt gerne gesehen, wie sich deine Lippen bewegt haben, wie so in Zeitlupe. So. Man kennt es wahrscheinlich, wenn du Huma rülpst. Ja. Lippen so flattern. So. Ja. Schön, Manuel Friedrich. Ja, Chrissy Gamble ist es. Was? Ja, Chrissy Gamble, wie Barney Gamble. Barney Gamble auch, glaube ich, wenn es denn als echten Menschen gäbe. Der beste Mensch der Welt. Ja, wahrscheinlich. So, jetzt haben wir was angerichtet, jetzt habe ich Schluck auf. Toll. Scheiße. Ganze Sendung, anderthalb Stunden einfach löschen, neu machen. Ich habe Schluck auf. Scheiße, jetzt habe ich echt Schluck auf. Mein Gott. Großer Gott, Keusch. Eine Atombombe. Oh, fuck. Scheiße. Schluckauf dauert bei mir richtig lange. Oh nein. Das ist dir auch noch nie passiert, oder? Das ist dein erstes Mal. Ich hab noch nicht. Also ich konzentriere mich jetzt einfach mal auf die Fakten. Ich freue mich schon. Oh fuck. Was denn? Junior Fernandes ist übrigens auch weg. Das habt ihr doch in Leverkusen. Ja, Julia von der, das ist auch weg. Das ist natürlich wichtig und natürlich auch wichtig zu erläutern. Aber besonders freuen wir uns jetzt natürlich in den letzten Minuten darauf, dir beim Schluckauf zuzuhören, denn das wird sehr amüsant. Ja. Ich übernehme jetzt einfach mal so die Federführung und sage einfach mal ganz deutlich, Leverkusen wird sicher wieder mit oben weiter eine Rolle spielen. Ob sie wieder Dritter werden, wage ich zu bezweifeln, wegen aufgrund, dass Vereine wie Schalke halt, bitte? Wegen aufgrund, auch schön. Ja, ja, danke. Aufgrund von Vereinen wie Schalke, die meiner Meinung nach nächste Saison ein bisschen besser sind und deswegen eher auf Platz 3 landen können. Aber Leverkusen wird auch nicht irgendwie Zehnter werden oder sowas. Die werden auch in den um die Plätze 3 bis 7 sicher spielen. Im Leben nicht wirklich. Also das glaube ich auch nicht. Ich denke mal, Vierter werden die. Und danach ist sowieso alles möglich in dieser Liga. Also absolut. Von Gladbach über Hannover über Freiburg über Frankfurt ist da wirklich, Wolfsburg ist da wirklich alles möglich. Ja, aber so gefühlt hat sich Leverkusen schon ein bisschen, oh Mann, schon so ein bisschen verschlechtert, oder? Gefühlt. Gefühlt auf jeden Fall, eben durch Abgänge wie Carvajal oder auch Schürrle, die natürlich eine wichtige Rolle spielen. Du sagst eben auch, dass Cutlage, dass du den Wechsel nicht verstanden hast. Der war natürlich auch arg lange verletzt in der letzten Saison. Okay. Das weiß ich daher, weil ich den bei mir bei der Community-Liga drin hatte und der auf einmal nur noch 19 Punkte hatte nach der Hinrunde und ich ihn deswegen verkauft habe. Und vielleicht macht Rudi Völler das genauso. Der spielt Community und sagt sich, okay, 19 Punkte, Cutlage, auf Wiedersehen. Das kann natürlich sein. Ich kriege gerade auch mega Schweiß aus. Den habe ich eben schon gehabt. Hm? Hast du gerade schon gehabt? Ja, ich habe ja auch hier das Fenster zu, weil wenn ich so lache und so, ne, und muss ja nicht jeder mitbekommen und ich habe auch kein Getränk mehr hier, aber ich traue mich ja gar nicht aufzustehen. Ich habe hier schon einen Eimer unter mir gepinkelt und so und das alles nur für die Leute, die ich hier im Podcast. Sehr schön, ja. Gute Trolle, ja. Leverkusen haben wir, glaube ich, damit auch besprochen, ne? Also es tut mir wirklich leid. Für die nächsten, weiß nicht, 15 Minuten, die wir noch brauchen, was willst du denn da machen? Kannst du höchstens eine Pause machen? Nee, ich finde das sehr, sehr schön. Man muss was ja auch ein bisschen, besonders ist es ja auch so, dass wir jetzt die Hauptvereine abgehandelt haben und die letzten 12 Vereine haben wir ja auch in den letzten Wochen sehr viel besprochen. Wir machen es der Vollständigkeit halber natürlich noch einmal und werden da natürlich auch nochmal über die einzelnen Leute sprechen, die Vereine genau. Halt. Ich muss mal die Luft anhalten. Ja, mach mal 7 Sekunden lang. Sonst gibst du mal ein, www.ichglaub.ichcom und dann guck mal, ob du dich dann erschreckst. Du musst schon reden, wenn ich die Luft anhalte. Ja, du musst ja, da musst du mir auch ein Zeichen geben. Mehr als sagen, ich halte die Luft an, kann ich nicht. Ja, dann halt jetzt die Luft an. Mach mal die Zugänge von Dortmund. Ja, ich mach die Zugänge von Dortmund und... Ja, genau, die Zugänge von Dortmund. Du hast doch den Knall nicht gehört, Alter. Was denn? Henrich Mkhitaryan. Ja, Henrich Mkhitaryan ist dabei und Pierre-Emerick Aubameyang ist auch dabei vom AS Saint-Étienne. Was ist denn da jetzt für ein Problem bei? Ja, hast du auch wieder recht. Aber natürlich, Dortmund diese Saison um die 50 Millionen Euro an Transferausgaben gehabt für eigentlich, ja, sagen wir mal, 3 Spieler. Mkhitaryan, Aubameyang. Sokrates hat auch 8,5 gekostet. Und Sokrates, der natürlich nur gefolgt wird von Hendrik Bonnmann, der von Rot-Weiß Essen kommt. Bei den Abgängen, klar, bei Dortmund muss man darüber sprechen, dass natürlich ein Mario Götze zu Bayern München wechselt. Das Krasse ist, was ich jetzt in den letzten Tagen gelesen habe, war, dass er noch nicht mal mitfährt zum Supercup. Nein, er hat Angst. Angst. Hä, was? Wieso? Der ist verletzt. Ja, Angst hat er. Vor Fanausschreitungen. Ribéry, Neuer und fahren auch nicht mit, weil die verletzt sind. Ja, aber Götze hat Angst. Eigentlich sollte da eine Verabschiedung stattfinden. Es sollte keine. Das muss ich jetzt mal sagen. Ich habe heute die Pressekonferenz komplett geguckt um 14:30 Uhr. Ja, ja, ja. Es sollte, Markus Hörwig hat es gesagt, es sollte niemals eine Verabschiedung stattfinden. Niemals. Dortmund hat das niemals in Erwägung gezogen und Bayern auch nicht. Niemals. Ja, okay. Es gab eine Verabschiedung, die sollte es geben am letzten Spieltag. Aber da hat sich Götze schon in Reha befunden und da konnte der also nicht, weil er schon halt in Reha war. Und da war er halt nicht in der Stadt. So, und das war irgendein Vollpfosten von einer Blitz-Ilu, der da geschrieben hat, ja, Ja, die konnten sich nicht einigen oder Götze Kneif hat Angst, dass er da Heat zieht oder sowas. Es gab niemals die Idee, beim Supercup-Finale jetzt morgen ihn vorher zu verabschieden. Das ist nicht wahr, das hat Markus Hörwig so gesagt und es ist nicht so gewesen, Pocho, das muss ich jetzt mal sagen. Ja, das ist ja auch gut so. Besonders wenn du dich so in Rage redest, merkst du ja auch, dass dein Schluck auf anscheinend ein bisschen weggeht. Absolut. Dafür bin ich dir schon mal recht dankbar. Ja, und genau das war ja natürlich mein Ziel. Absolut. Ne? Darum wollte ich ja auch sagen. Ich kann ja auch einfach sagen, Bayern ist kacke. Gucken, was du dann sagst. Ne? Nein, Pocho, weißt du, was ich dazu sage? Ja. Nee, ich glaube aber, mit Henrich Mkhitaryan hat man dann auf der 10 1:1 Ersatz zu Mario Götze. Ob der adäquat ist, konnte man jetzt natürlich noch nicht sagen. Er hat sich jetzt natürlich relativ schwer verletzt und hat in den Testspielen, in denen er gespielt hat, gegen unterklassige Mannschaften ordentlich bis sehr gut gespielt. Und Pierre-Emerick Aubameyang, der ist wohl jetzt wieder fit, soll aber morgen im Supercup-Finale nicht von Anfang an spielen. Also wir haben ihn ja abgefeiert als blitzschnellen Typen und torgefährlich. Er ist wahrscheinlich blitzschnell, aber so der überragende Jahrhundertkicker ist er wohl dann doch nicht. Mhm. Also hat natürlich jetzt in Anführungsstrichen auch nur 12 Millionen gekostet, im Gegensatz zu Henrich Mkhitaryan 23, ne? Oder was war das? 23 Millionen, ne? Ja, 25 sogar, oder? Dann raise the bar. Mhm. Und natürlich Sokratis meiner Meinung nach ein unfassbar smarter Move, weil man muss auf längere Zeit, ich glaube, habe sogar gelesen zu haben, dass man die gesamte Hinrunde auf Lukas Piszczek, ja, das habe ich auch gelesen, verzichten. Aufgrund seiner Hüftoperation. Er bekommt eine Keramikhüfte, eine reine. Keramikhüfte? Und von Oskar Schindler gemacht. Und Sokratis kann wohl auch hinten rechts spielen und ja, wenn dann Lukas wieder fit ist, dann ist wohl der Sokratis primär dafür eingeplant, dass er als Backup fungiert von Mats Hummels und wie heißt der andere? Subotic. Wie? Subotic. Ja, genau, völlig richtig. Und ich finde, das ist ein smarter Move. Sokratis ist ein guter Mann. Definitiv, definitiv. Er hat ja auch im letzten Jahr gezeigt, dass er was kann. Nur das Problem bei Sokratis sehe ich einfach darin, dass er meiner Meinung nach nicht zum Spielsystem der Dortmunder passt. Kann sein. Eröffnungsspiel meinst du, ist bei ihm nicht so berauschend. Das kann ganz ich. Genau, ganz okay. Genau. Das kann gut sein. Ja. Ne? Und, aber das ist auch vielleicht einfach nur dahergesagt, man weiß es nicht. Sokratis. So crazy, ja. Sokratis. Abgänge. Marvin Bakalorz hatten wir gerade schon. Lasse Sobich, Bittenkurt, Moritz Leitner, Julian Koch, Daniel Ginczek, wir hatten sie gerade. Felipe Santana, Patrick Ovomoyela, der wohl noch keinen Verein hat. Sind alles Spieler, viele, viele junge Spieler, Perspektivspieler haben den Verein verlassen. Im Falle Bittenkurt hat man sich aber eine Rückkaufoption von, glaube ich, rund 6 Millionen Euro einbauen lassen in den Vertrag. Mhm. 96 hat, glaube ich, 2,5 bezahlt für Bittenkurt. Oder 3, ich glaube 2,5. Ja, großen Aderlass gibt es nicht. Ich verstehe, ach doch, da ist er ja. Mario Götze hat auch den Verein verlassen, hat auch Geld in die Kasse gespült mit 37 Millionen. Festgeschriebene Ablösesumme, ich glaube, Marktwert wäre dann um die 43 Millionen gewesen, ne? Ja. Also von daher hat man da auch einen ähnlichen guten Move gemacht wie bei Thiago Alcantara, der ja eigentlich 90 Millionen hätte kosten sollen, wenn er nicht auf seine 50% gekommen wäre, wie er nun nicht gekommen ist in der letzten Saison. Aber wir reden natürlich noch über Borussia Dortmund und ich glaube, den großen Aderlass gibt es nicht. Aber ich finde auch, Entschuldigung, Pacho, die große Quantität, die große Breite im Kader, die ist nicht da. Die ist nicht da. Die ist nicht da. Die ist absolut nicht da. Da kann man halt wirklich den Vergleich ziehen zwischen Bayern und Dortmund, die eigentlich zwei Teams haben, die Bayern, die wirklich auch international bestehen könnten. Das hat Dortmund natürlich nicht. Wenn bei Dortmund mal 4, 5, 6 Leute ausfallen, verletzungsbedingt, dann wird es schon eng. Absolut. Ich glaube, auch eine erste Mannschaft ist absolut Weltklasse von Dortmund. Ne? Definitiv. Mit Kuba oder mit Błażejkowski, wie er jetzt nur noch genannt werden will, und mit Mkhitaryan und vorne. Gündogan, mein Lieblingsspieler aktuell überhaupt. Krass, oder? In Dortmund. Ja. Krass. Ja, nee, finde ich. Die erste Mannschaft ist absolut Weltklasse. Absolut. Ja, definitiv. Dortmund, haben wir noch was zu sagen? Ich glaube, zweiter Platz ist Minimum, ne? Minimum und sollte auch das Ziel sein für diese Mannschaft. Mit diesem Trainer und allem zusammen kann eigentlich nicht weniger rausspringen. Und alles andere wäre wahrscheinlich sogar eine Enttäuschung für die Dortmunder. Und ich würde mich auch freuen, auch wenn ich es ein bisschen schwierig sehe, wenn wir vielleicht eine spannende Bundesliga-Saison sehen mit einem Zweikampf vom FC Bayern gegen den BVB. Aber es wird nicht schlechter als in der letzten Saison. Das auf gar keinen Fall. Also ich glaube, dass die Dortmunder auch sich dahingehend verbessern, dass sie taktisch noch was ändern und so weiter. Und ich glaube, dass die Dortmunder sicher auf dem zweiten Platz mindestens landen werden. Paul Breitner, wir haben ja auch so ein bisschen in die Saisoneröffnung geguckt, die auch sehr opulent war mit 45.000 Zuschauern, die sich einfach nur angeguckt haben, wie Bayern, wie der komplette Kader vorgestellt wurde von den Münchner Bayern. Und dort hat ja auch Paul Breitner gesagt, dass er sich keine spannende Saison wünscht. Ja, ganz genau. Und du dir wahrscheinlich auch nicht. Es ist schwer, ich würde mir natürlich schon eine spannende Saison wünschen, aber ich glaube, es ist für die internationalen Angelegenheiten besser, wenn mein Club, der FC Bayern München, in der Liga ein bisschen nicht so viel Druck hat. Mhm. Also, kommen wir ja gleich noch zu. Aber ich befürchte auch, dass es nicht so eine spannende Saison wird. Ja, ich befürchte es auch fast. Mhm. Wobei der erste Härtetest ist natürlich am ersten Spieltag, ne? Ja, das wird auch, sagen wir mal, die erste und einzige Niederlage vielleicht in der Hinrunde sein. Und im Rückspiel, ne? Ja, natürlich. Ich rede ja von der Hinrunde. Ja, ach so. Ja, Borussia Dortmund, gibt's gar nicht so viel zu sagen. Dieser Hendrik Bohnmann von Rot-Weiß Essen. Ich denke mal, da werden sie sich natürlich schon was beigedacht haben. Ne? Also, natürlich, die holen ja keinen Spieler einfach so. Ich kann aber zudem auch jetzt nicht wirklich viel sagen. Und manchmal werden solche Spieler ja auch einfach nur aus dem Grund geholt, dass sie eine Perspektive haben. Und man, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie alt er ist und so weiter. Und von daher gehe ich mal davon aus, dass das ein junger Nachwuchsspieler ist. Absolut, Pochi. Absolutely right. Okay. Ich denke auch, zweiter Platz ist dann dort auch Pflicht. Definitiv. In Dortmund. Ja, jetzt kommen wir zu den Bayern. Weiß nicht, willst du anfangen? Ich kann mich ja kurz halten. Also der FC Bayern München in der nächsten Saison verstärkt durch, naja, Spieler, die, ja, sagen wir mal so, Format haben. Nennen wir es mal so. Mhm. Ja, Alcantara in den Vorbereitungsspielen. Unfassbar gut. Mario Götze, das weiß man, dass er gut ist. Jan Kirchhoff von Mainz, gut, ist natürlich jetzt nicht der Überknaller, aber kann sicher auch etwas erreichen, vielleicht auch beim FC Bayern. Im Gegensatz dazu die Abgänge, die kennt jeder, da haben wir oft genug drüber gesprochen, die Zugänge auch. Ich bin der Meinung, dass Bayern, ja, ich gehe fest davon aus, dass Bayern eine ähnlich starke Saison spielt wie im letzten Jahr und ich würde sogar sagen, die Mannschaft ist noch stärker, der Trainer ist noch eine Funke besser. Februar Meister? Was sagst du? Februar Meister, ist das möglich? Ja, ne? Theoretisch. Ich beteilige mich an so einer Geschichte nicht, weil man sowieso, wenn man in der Öffentlichkeit so ein bisschen rumquatscht, wie wir jetzt in so einem Podcast, ist es immer wirklich schwer, Fan des FC Bayern München zu sein, weil man natürlich immer gleich als arrogant und ich bin ja nun wirklich kein Fan vom FC Bayern München. Aber ich sehe ja nun mal halt realistisch an, dass die im Moment wahrscheinlich die beste Mannschaft der Welt haben. Ich sehe ein, dass die wahrscheinlich den besten Trainer der Welt haben. So, dann wird es schwierig, dann nicht Erster zu werden, dann wird es schwierig, nicht den DFB-Pokal zu gewinnen und dann wird es schwierig zu sagen, unser Ziel darf es nicht sein, die Champions League zu gewinnen, den sie als sehr starke und den wahrscheinlich neben der Meisterschaft wichtigsten Wettbewerb ansehen. Dann ist es doch Quatsch zu sagen, und das ist meine Meinung als Gladbach-Fan, die Raute im Herzen immer, warum soll man da Understatement machen? Ich habe auch diese tolle Schlagzeile gelesen über den FC Bayern. Charmant statt arrogant. Das stimmt auch irgendwo. Also Guardiola ist einfach ein charmanter Kerl. Ja. Und ganz ehrlich, wenn man das sieht beim Telekom Cup oder so, die sind ja wirklich jetzt schon in der Form. Und da können ja auch 5 Spieler ausfallen. Ist ja kein Problem. Kann man ja gleichwertig ersetzen. Also wer soll diese Mannschaft denn stoppen? Beim Uli Hoeneß Cup wird dann mal nebenbei zwar die B-Mannschaft, klar, von Barcelona einfach so 2-0 abgefertigt. Nimmt man so mit. Also ganz ehrlich, ich glaube, dass Bayern in der nächsten Saison eine ähnlich starke, wenn nicht sogar stärkere Saison spielen kann. Denn, und jetzt werden viele fragen, was soll denn noch stärker sein als ein Triple? Ja, ganz klar, noch überzeugender spielen, noch weniger Gegentore kriegen und noch mehr Tore vorne schießen. Und genau das ist auch, glaube ich, das Ziel des FC Bayern München. Das hast du wirklich schön gesagt, aber ich habe jetzt auch schon öfters zu spüren bekommen, dass man in der, ja, wenn man so eine öffentliche Geschichte macht wie so ein Podcast, dass man da als Bayern-Fan, oft als Erfolgsfan, wobei ich schon Schönwetter-Fan, ja. Schönwetter-Fan, genau. Dargestellt wird. Ich bin seit meinem 5. Lebensjahr Bayern-Fan und das hat sich halt damals so ergeben. Ja, da habe ich da mit Sicherheit noch nicht so dran gedacht, dass ich da irgendwie kalkuliert an diesen Verein rangehe, aber sicherlich bin ich sehr, sehr stolz, was da gerade passiert bei den Bayern und wir haben auch bald die Rekordmarke geknackt von, ich glaube, Benfica Lissabon als mitgliederstärkster Club der Welt. Okay. Wusstest du das? Nein, war mir nicht bekannt. Und nur so ein Fun-Fact-Ding oder so, um jetzt die Zugänge nochmal, wenn man da jetzt unbedingt nochmal drüber sprechen muss, um der Vollständigkeit halber, hier in unserer XXL-Sonderausgabe, in unserem Sonderheft, ne? Ja. 2013, 2014 nochmal ein bisschen über die Neuzugänge zu sprechen, Thiago Alcantara. Fand das auch schon vor Monaten ziemlich geil, als es so kleine Liaison, sage ich jetzt mal, gab mit dem FC Bayern München, aber Manchester United gefühlt immer einen Schritt vor war, weißt du? Also United, ja, die kriegen den, ist ein großer Verein, die kriegen den. Aber jetzt hat man gelesen in der Sportbild in der aktuellen, dass Thiago wohl nie so richtig Kontakt hatte mit United. United wohl aber schon relativ geil war auf den Spieler, kann man ja auch verstehen. Real Madrid ja dann mit eingestiegen ist und gesagt hat, hier, Isco haben wir und den Ilaramendi, jetzt noch den Thiago, dann hätten wir eigentlich die drei heißesten spanischen Kids, ne? Und das ist alles nicht wahr geworden. Pep Guardiola hatte ja im Trentino diese legendäre fast schon Pressekonferenz, in dem er sagte, ja, Thiago oder nix. Einfach ja, wo er einfach gesagt hat, dass er den Spieler haben will. Und genau so wird es auch weitergehen mit Pep Guardiola und dem FC Bayern München. Wenn die einen Spieler haben wollen, dann werden die diesen Spieler bekommen. Koste es, was es wolle. Wäre jetzt doof, wenn ich sagen würde, ja, hoffentlich. Also, aber diese Pressekonferenzgeschichte und dann war es ja auch schon einen Tag später fast schon fix. Da habe ich ja diesen Audioboo gemacht, ne, wo die Gazzetta dello Sport tituliert hat oder getitelt hat, dass Thiago sich einig ist mit dem Verein und er zu seinem Ziehvater Pep Guardiola zurückgehen will. Einzig Bayern München müsste noch irgendwie ein paar Details regeln mit dem Club, aber wenn es eine festgeschriebene Ablösesumme von 18 Millionen Euro gibt und hier und dort noch ein paar Zahlungen im nicht nennenswerten, sage ich jetzt mal, Bereich und der Spieler will, der Verein will, dann kann der aktuelle Verein von Thiago, der FC Barcelona in dem Fall, da nichts mehr machen und von daher konnte man da auch schon definitiv ein Audioboom machen und sagen, ja, der Spieler kommt. Ja, eben, ganz genau. Und von daher definitiv konnte ich dann auf Twitter auch lesen, dass das ein bisschen verfrüht war, aber ich war mir so sicher, Guardiola sagt im Fernsehen, der Spieler oder gar keiner. Thiagos Berater ist der Bruder von Pep Guardiola. Thiago wollte zu Pep und hat auch positive Resonanzen vom Club Bayern München bekommen. Also da konnte nichts mehr schiefgehen, war ich mir felsenfest sicher, hab dann auch diesen Audiobook gemacht und ja. So ist es auch gekommen. Ja, so ist es auch gekommen. So viel zu Thiago, da werden wir definitiv sehr, sehr viel Spaß haben. Wo der dann seine Position finden wird, wird auch nochmal sehr spannend, weil Schweini dann auf der Bank zu sehen, ist auch schon wirklich sehr, sehr komisch, wie es aussieht. Er wird, wenn er da auf dieser Position spielt, er kann ja auch mehrere Positionen spielen. Eben, genau, da wollte ich jetzt drauf zu sprechen kommen. Es sieht wohl danach aus, dass Pep mit einer 6 spielen wird und dann Thiago auf die 10. Oder beziehungsweise in dieses rotierende Vierer-Fünfer-offensive Mittelfeld rutschen wird. Und ich kann es mir gut vorstellen, dass der nicht als Abräumer fungiert, sondern auch als Ballverteiler und auch als torgefährlicher Mittelfeldspieler. Ja, definitiv. Ist, glaube ich, ein Spieler, der schon nah an der Weltklasse ist. Ohne jetzt da großartig Spiele jetzt zu nennen. Ja. Ich habe relativ oft Barcelona-Spiele gesehen. Auf laola.com, über ein Apple TV ist das relativ komfortabel. Aber Thiago, denke ich mal, wird dann auf die Zehen rutschen. Es tut mir in der Seele weh, aber Toni Kroos müsste dann auf die Bank. Aber ja, der Leistungssport ist nun mal eine harte Sau, eine tough son of a bitch. Und Schweinsteiger dann auf die einzige 6. Ja, so wird es dann wahrscheinlich sein. Lahm hat jetzt die letzten Spiele schon im rechten Mittelfeld gespielt. Guardiola wollte sich jetzt am heutigen Tag in der Pressekonferenz nicht unbedingt in die Karten schauen lassen, ob es wieder der Fall sein wird. Lahm hat gesagt, es gibt mit Sicherheit bessere Spieler im Mittelfeld als mich. Sehe ich auch so, obwohl er, wenn er gespielt hat, immer getroffen hat, paradoxerweise. Aber Guardiola hat auch gesagt, für den Saisonstart, also sprich dann am ersten Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach, wird er wieder hinten rechts spielen. Mit dem kleinen exklusiven Interview oder Exklusiv-Info daneben bei, weil er der weltbeste Rechtsverteidiger ist, hat er da nochmal dazu gesagt. Heute auch nochmal. Und das sehe ich auch so. Ich glaube, das siehst du auch so, ne? Ja, das ist nicht von der Hand zu weisen. Da gibt es nicht viele, die auf einen ähnlichen Wert kommen. Ich denke auch. Also Jan Kirchhoff, Tobi hält sehr, sehr viel von dem Spieler, kommt von Mainz 05 ablösefrei. Daniel van Beuten hat jetzt nochmal um ein Jahr verlängert. Ich finde das immer sehr, sehr wichtig, dass van Beuten in der Mannschaft bleibt. Erstens, weil er immer seine Leistung bringt im Prinzip, aber ich denke mal, auf der Strecke langfristig bleiben wird durch dieses schnelle Aufbauspiel, was Guardiola dann aufziehen will, aber der ist so eminent wichtig für Franck Ribéry, das glaubst du nicht. Ja, natürlich. Das ist sein Bruder, die hängen ja nur miteinander ab, das wäre wirklich bitter für Franck, wenn Daniel van Beuten den Verein verlässt. Ich hatte es ja gerade schon mal erwähnt, Ribéry und Neuer sowie auch Mario Götze sind nicht dabei beim Supercup-Finale. Ribéry natürlich schon eine Ansage, also Neuer natürlich auch, so kannst du nicht ersetzen, die Spieler. Nee, aber ich bin trotzdem gespannt, wie das Spiel ausgeht. Und genau das sind ja auch genau die Situationen, die der FC Bayern München halt meistern muss, wenn er das erreichen will, was er erreichen möchte, nämlich die Top-Mannschaft der Welt zu sein. Und dann muss man auch damit klarkommen, dass 3-4 Spieler halt ausfallen. Das werden sie auch tun. Markus Hörwig hat heute nochmal gesagt auf der Pressekonferenz, dass beide Spieler wohl nur sehr leicht verletzt sind. Prellung und Muskelzerrungen etc. Also wirklich. Ich würde mir einbilden, die beiden hätte man fit bekommen. Fit spritzen können sozusagen. Sozusagen, ja? Genau. Wenn man diese Floskel raushauen will. Aber ich denke mal, aufgrund eben dieses großen Kalas und aufgrund, dass es ist nur ein Testspiel, Pocho. Es ist mir so scheiße, glaub, dass der Supercup ist. Es ist nur ein Testspiel und ich denke mal, da will man wirklich kein Risiko eingehen mit gerade diesen zwei Eckpfeilern, Neuer und Ribéry. Ribéry hat sowieso eine starke Performance in den ersten 20, 25 Minuten gegen Barcelona. Bin gespannt. Ich denke mal, Shaqiri wird links spielen, aber das werden wir alles sehen. Und auch da muss man nochmal sagen, wer links spielt und rechts spielt, ist am Anfang am Spielberichtsbogen natürlich sehr, sehr wichtig. Aber dann ist das scheißegal, weil das Mittelfeld rochiert so dermaßen durch. Es ist wirklich interessant, wie das dann ablaufen wird. Absolut, ja. Es ist ja wirklich reinstes Tiki-Taka. Reinstes Tiki-Taka. Ich nehme jetzt nochmal kurz Mitchell Weiser, der zurückgekommen ist aus Lautern. Ich finde, das ist ein guter Spieler, aber höchstens nochmal eine Saison verleihen. Ansonsten das ein Spieler, den man ruhig verkaufen könnte. Ich halte da von dem Patrick Weihrauch, von dem Pierre-Emil Heuberg und von dem Emre Can, der gegen ehrlichermaßen natürlich dann am Ende der zweiten Halbzeit gegen Barcelona beim Uli Hoeneß Cup sehr, sehr durchgewechselte Barcelona-Mannschaft, die den fast schon auf der Nase rumgetanzt ist. Ich wusste gar nicht, dass das so ein Trickser ist irgendwie. hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also diese drei Spieler, Weihrauch, Heuberg und Can, die würde ich ausleihen. Den Weiser würde ich dann doch abgeben komplett und ja, dann natürlich der Transfer, der erste Transfer für die kommende oder für die anstehende Saison. Mario Götze, ja, wir haben beide schon mal drüber gequatscht über den Jungen und haben uns auch mal so ein Interview bei FC Bayern TV angeguckt, ne? Und wirkte sehr aufgeräumt, sehr sachlich, sehr sympathisch. Hatte den gar nicht so im Blick irgendwie. Ich dachte immer, das ist einfach nur so ein Sunny Boy, der irgendwie unfassbares Potenzial hat. Wenn du mich fragst, Weltfußballerpotenzial. Aber es scheint auch noch ein sehr cooler Typ zu sein. Also bin ich schon stolz drauf, dass wir den in der Mannschaft haben. Ja, definitiv. Also man darf ja auch nicht vergessen, beim Ganzen als Nicht-Bayern-Fan zu sagen, der Spieler geht nur dem Geld hinterher und so weiter. Der Mann kommt aus der Gegend. Er geht auch nur nach Hause, genauso wie es Marco Reus gemacht hat. Man muss ihm das einfach zugestehen. Und ich glaube, dass wir spätestens beim nächsten großen Turnier sehr, sehr Mario Götze anfeuern werden, weil er der wichtigste Spieler vielleicht der deutschen Nationalmannschaft wird. Und neben dazu muss man schon ehrlich sein. Ja, definitiv. Und dazu muss man halt auch in einer sehr guten bis besten Mannschaft spielen. Das wäre Dortmund auch gewesen, klar. Aber wenn er sich doch dazu entschieden hat, zu Bayern zu gehen, dann sollte man es jetzt auch gut sein lassen und den Jungen einfach dabei es genießen, dabei zuzugucken, wie er dann Fußball spielt in Zukunft. Er zieht übrigens zusammen mit seinem Bruder oder ist schon zusammengezogen. Der, ja, habe ich auch gehört. Unterhaching oder so? Oh, ich hau mich da jetzt, glaube ich. Also zumindest spielt er auch bei einem unterklassigeren Club in Bayern. Und ja, ist mit seinem Bruder zusammengezogen, Mario. Und ich habe ein Interview gesehen mit Mario Götzes Bruder und auch der sehr sympathisch, sehr bodenständig. Man hat gesagt, er bräuchte jetzt noch ungefähr eine Woche. Ja. Könnte dann ins Mannschaftstraining einsteigen. Also ich denke mal für den ersten Spieltag Mittelfeld, Ribéry links. Ich sage jetzt mal die Startaufstellung natürlich, wenn man hat es jetzt schon nach den paar Testspielen gesehen, die vier Spieler im Mittelfeld und auch der Neuner, der Thomas Müller, der es aktuell ist, die werden ruschieren. Die werden den Gegner kirre machen, absolut. Ich denke mal, in dem Mittelfeld Robben, Ribéry, Götze, Thiago, damit kann man schon rechnen am ersten Spieltag, Pocho. Ich freue mich auch sehr darauf. Ich bin da und ich bleibe da auch noch so. Ich möchte, dass die Borussia die Bayern ärgert. Ich habe natürlich eine Art Generalprobe bekommen beim Telekom Cup, wo es 5 Gegentore in 60 Minuten gab. Das hoffe und glaube ich nicht am ersten Spieltag. Und ich sag so, ich tippe einfach jetzt mal ins Blaue hinein. Ich sag jetzt mal 2-1 oder 1-2 am ersten Spieltag. Das wäre wirklich schön. Übrigens, den ersten Spieltag oder das Eröffnungsspiel dann am Freitag, am 9.8. ist es, glaube ich. Ja, ja. Da weißt du, kannst du da eigentlich oder musst du da arbeiten? Ja, da werde ich wohl auch arbeiten müssen und so, aber okay. Ansonsten also bin ich ja. Was ich damit meine, ich werde auch arbeiten müssen. Das ist, was die Leute jetzt. Aber ob du da abends arbeiten musst. Ja, ich muss auch vielleicht abends arbeiten, aber selbst wenn es so ist, bin ich ja um spätestens 8:50 irgendwann zu Hause und dann reißen wir die Sache. Absolut, das wäre schön, denn da machen wir wieder einen Stammtisch und da freue ich mich drauf. Und ich mich auch. Wird schön, Eröffnungsspiel, auch immer was Besonderes. Bayern gegen Gladbach, ein Klassiker. Ist wie gemalt sozusagen. Wird schön, wird wirklich schön. Wir wären damit durch, Pocho. Ja, das Sonderheft ist zugeschlagen. Ja, wir haben es, das Cover wird jetzt noch gedruckt. Und beim Kiosk eures Vertrauens kriegt ihr den dann für 7,90 € die Printausgabe dazu. Fragt einfach mal nach dem Vierecken 2-11er Magazin. Ja, absolut. Das wäre wirklich sehr, sehr goldig von euch. Wir werden durch, wir haben alle 18 Clubs hoffentlich relativ objektiv beäugt und es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, Pocho, mit dir heute in diese Längsausgabe zu stemmen. War schön, ne? War wirklich schön. Ich schwitze wie eine alte Mistsau. Ich auch. Und das muss man ja immer mal dazu sagen. Es ist jetzt Hitze und wir machen es trotzdem. Und es ist Freitagabend. Mann, sind wir Nerds. Aber egal. Und es war schön. Doch, es war, das Schöne ist ja an solchen Ausgaben, besonders an so einer Ausgabe, wenn man die einfach so ad hoc macht, merkt man dann schon, dass man darüber spricht und dann auch wirklich in so einen Redefluss gerät und dass die Leute halt auch genau das wollen. Und das ist ja auch genau das Interessante, halt die objektive Meinung unsererseits zu den einzelnen Vereinen. Absolut, Pacho. Absolut. So, ich würde sagen, wir würden uns sehr, sehr darüber freuen, wenn ihr uns auf Twitter folgen würdet. @4eng211 dort unsere Anlaufstelle. facebook.com/4eng211, da bitte immer ein Like. Gerade nach unserem Fauxpas, als wir unsere ganzen Likes resettet haben, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn wir wieder ein paar mehr dort bekommen würden. Ja, Pacho, es hat mir wirklich äußerst viel Spaß gemacht. Natürlich die letzten Termine nochmal auf unserem Tumblr-Blog. Vierken211.tumblr.com. So ist die Geschichte. Dort könnt ihr nochmal die allerletzten Termine eurer Clubs nochmal nachschlagen. Dort wird es dann bestimmt nochmal zum Kickoff der Saison einen kleinen, eine kleine Kolumne vom Pocho geben. Bestimmt, ja. Bestimmt. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ansonsten, denke ich mal, werden wir uns jetzt in den kommenden Wochen, das ist jetzt ein bisschen weit gegriffen, aber das ist jetzt die erste im Prinzip normale 4-2-11-Ausgabe gewesen. Aber ich denke mal, eine mindestens noch Transfer-News-Ausgabe, oder? Ach ja, bestimmt, da kriegen wir bestimmt noch eine rein. Ist ja noch ein paar Tage hin. Genau. Und es sind ja auch noch ein, zwei Wochenenden dazwischen. Da kommt bestimmt noch was hinterher. Ich denke auch. Dann natürlich wieder ein altbekannter Regelmäßigkeit, wenn die Bundesliga wieder läuft. Ob wir dann zum DFB-Pokal noch eine schöne Ausgabe machen. Das ist ja das Schöne bei 4-2-11, wir werden uns ja jetzt nicht irgendeinen Rhythmus auferlegen, weil wir machen einen Podcast, wenn wir Bock drauf haben, wenn wir Content haben, wenn wir Gesprächsbedarf haben. Und das ist dann vielleicht das nächste Mal in der normalen 4-2-11-Ausgabe dann nach dem DFB-Pokal. Der Fall würde ich mich freuen, also hätte ich Bock drauf. Wenn du Zeit, ja, definitiv. Ja, ansonsten denke ich mal, wird es in der nächsten Woche eine weitere 4-2-11 Transfer-News-Ausgabe geben. Ist ja spannend, was da auch mit London, mit Arsenal gerade so passiert, mit Luis Suarez, der jetzt angeblich 55 Millionen Euro wert sein soll. ja, und auch mit Gareth Bale, was sich da noch weiter tut. Und vielleicht passiert ja auch noch was in der Bundesliga. Das Transferfenster ist ja noch ein paar Tage offen, von daher. Findet ja Frankfurt endlich mal ihren Stürmer. Und auch Leverkusen möchte ja noch mal tätig werden auf dem Transfermarkt. Ja, ja. Ich glaube, Freiburg ist auch noch nicht abgeschlossen, die Transfergeschichte. Aber naja, wir werden das dann zusammentragen und dann hoffentlich eine pickepackevolle Transfer-News-Ausgabe machen, wenn es nur 30 Minuten werden. Why not? Why not? Ganz genau. So, Pocho. Ich würde sagen, jetzt Freitagabend, 21.13 Uhr. Machen wir die die 4-2-11 war Sonderheftausgabe rund. Das weißt du. Und freuen uns auf jeden Fall über jeden Kommentar, egal wo. Und, absolut. Man muss ja einfach auch mal so sagen, es waren ja schon Schreie nach einer neuen Ausgabe. Da wir machen das natürlich auch. Aber manchmal ist halt auch so, dass die böse Arbeitswelt dazwischen kommt. Ja, ekelhaft. Und dann wird es halt manchmal ein bisschen schwierig. Auch nach so 12 Stunden Arbeit bei 544 Grad ist es dann manchmal schwer, abends noch die Motivation zu finden. Aber wir tun natürlich unser Bestes. Absolut, Pacho. Absolutely. So, ich würde sagen, also mir fällt wirklich nichts mehr ein. Mein Gehirn ist schon zusammengeschrumpelt auf die Größe einer Erbse, einer verschrumpelten Erbse sogar. Mhm, einer Backerbse. Mein Hirn ist im Moment eine Backerbse. Schön. So, ich gebe jetzt diese Ausgabe in die Druckerei. Ja. Und ja, würde sagen, schön Supercup, ne? Morgen ist es soweit. Morgen, 20.30 Uhr. Ich meine, ZDF ARD ist da auch mit am Start, aber Sky definitiv. Auf jeden Fall. Oder? Bin mir da gar nicht mehr so sicher. Ja, ich glaube schon. Okay, dann definitiv irgendwo wird man es sehen können. Morgen das Supercup-Finale Borussia Dortmund gegen Bayern München. Ich werde es definitiv gucken. Ja, Dito. Ja, schön. Und ich hoffe, ihr werdet es auch gucken. Es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dieser längeren Ausgabe. Ich sage tschüss und bin mal gespannt, was du jetzt sagst. Ich sage auch tschüss und mir hat das auch richtig Spaß gemacht. Aber um noch was Besonderes rauszuhalten, sage ich wie am Anfang, Hollo!